Prescott. Ein herzliches Grüß Gott und Prost zur 40. Folge des Stammtisches beim Kai daheim. Der ist natürlich dabei. Servus. Der Wastel ist auch dabei. Servus. Und ich bin der Jens und ich habe ja gesagt, es ist Nummer 40. Also noch nicht so eine wirklich runde Jubiläumsfolge, aber gefühlt finde ich schon so ein kleines Jubiläum. Kleines Jubiläum. Zählt schon mal, oder? Das heißt, wir sind jetzt auch im vierten oder im fünften Jahr. Wir sind ja schon, also mindestens schon ein Jahrzehnt dabei. Nee, aber fünftes Jahr müsste das sein fast, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal kurz einen Blick auf unsere Webseite wagen. Also im fünften Jahr hättest du 8 Folgen pro Jahr. Ja, das kommt ungefähr hin. Also ich glaube nicht, dass wir... Also aber 8 Folgen heißt alle 1,5 Monate eine. Das wir waren am ja, Anfang... Am Anfang waren wir einmal pro Monat. Warte, am Anfang haben wir es ein bisschen konsequenter hinbekommen. Ja, da waren wir auch noch Jungspunde. Ja, also auf jeden Fall. Also ich meine, wir hätten 2013 gestartet. Unsere erste Folge war on air am 28.06.2013. Ja, dann haben wir bald 5-jähriges Jubiläum. Langsam alt. Ja. Was heißt denn langsam? Ich habe gesagt, unsere Episodenzahl hat noch den Vorsprung vor unserem Alter. Wenn wir jetzt langsamer werden, dann holen wir das Alter, holt dann die Episodenanzahl ein. Ja. Aber Ich glaube, das schaffen wir noch. Ey, aber alt, also ist ja wohl der total bürgerliche Kategorie. Im Herzen jung, ja. Im Herzen jung. Hast du schon das neue Buch gelesen von, wie heißt das nochmal, Happy Land? Nein, habe ich nicht gelesen. Aber ist das Happy Land? Ja, nee, ich weiß nicht. Du meinst Pleasure Land. Nee. Welches meinst du? Das ist was anderes. Meinst Marc-Uwe Kling. Marc-Uwe Kling, ja. Der mit dem Känguru. Ja. Ja, das heißt, habe ich schon gehört als Hörbuch. Und zwar heißt es, ich sag's euch sofort, ich habe es nämlich hier auf meinem Handy, Quality Land. Ja. Ist ziemlich cool. Hast du es schon gehört oder gelesen? Nee, ich will es nicht lesen, sondern hören. Ja, es ist mega, ist gut. Weil ich finde, dass er das, also ich habe ja Känguru, habe ich, glaube ich, erst alle 3 Teile gehört, bevor ich den ersten Teil gelesen habe und dann habe ich halt das halt wieder weggelegt, weil ich finde, der macht das eigentlich so gut. Ja, also als Hörbuch. Quality Land ist echt, also wisst ihr ungefähr, um was es geht? Mhm. Also, Quality Land ist Deutschland, ne? Quality Land ist Deutschland, so, also wird nicht, glaube ich, nicht explizit gesagt, aber ist jetzt schon auch ein paar Monate her, dass ich es gehört habe. Und du hast halt praktisch Status-Level, die du erreichen kannst als Mensch. Ja. Und du levelst halt ab und dann, wenn du gewisse soziale Kriterien erfüllst, was weiß ich, einen besonders attraktiven Job hast und so weiter. Und der Hauptheld der Geschichte, der ist halt eben Verschrotter, der verschrottet Elektronik. Und alles hat ja da eine KI, also die Taxis und die Autos und du wirst überall hingefahren und so weiter. Und es wird halt wirklich so dieser Kontrast aufgezeigt, ja. Also, dass halt sich die mit dem hohen Level alles erlauben können und das normale Bürgertum oder die einfachen Leute, schaffen es eigentlich gar nicht aufzusteigen. Also, es ist natürlich auch so ein bisschen auf die heutige Gesellschaft reflektiert. Aber es ist sehr unterhaltsam. Also ich kriege jetzt leider so die Details nicht mehr so hin, aber sind halt einfach so, der Wortwitz ist einfach gut, ja. Ja, wir wollen ja auch nicht so, wir wollen ja auch spoilern. Genau. Ich bin, wäre da sehr gespannt auch auf das Hörbuch. Ich bin ja überhaupt kein Hörbuch-Fan. Also kann einfach... Du magst nur Hörspiele. Ich mag nur Hörspiele, der Wastel aber... spielt lieber, statt zu hören, lesen. Das nicht. Aber das Känguru habe ich in der Tat, also zumindest die ersten 2 Bücher habe ich, glaube ich, jetzt mittlerweile 3-mal mittlerweile gehört. Ach, gehört, okay. Weil es ist auch zum Hören, es ist dermaßen gut gemacht und unterhaltsam. Ja. Wobei ich generell vom dritten Teil nicht besonders begeistert bin, weder als Buch noch als Hörbuch. Aber ich habe das Känguru noch nie richtig gehört. Also ich habe das mal im Auto mit der Cutter mal so ein paar, vielleicht eine Stunde oder halt so. Mal. Um da kurz einen rauszuhauen. Entschuldigung. Ja, ist gut. Weil es ein Insider wahrscheinlich kennt. Nee, das war bloß schon Känguru. Ja, ja. Gibt es dieses Halt-Mal-Spiel. Okay. Das gibt es übrigens auch als Gesellschaftsspiel, also so als Karten-Gesellschaftsspiel. Mhm. Ne? Ja. So, ich steig mal ein. Wir müssen ja unserem Ruf gerecht werden und direkt mit einem Episodenbier starten. Und da erzähle ich noch eine kleine Geschichte zu. Ich war Anfang des Jahres, ich glaube, um den... irgendwie 3. oder 4. Januar-Wochenende war ich in Bayreuth und zwar war ich da im Liebesbier. Und da hatte ich schon im vergangenen Jahr, hatten wir dann Tisch reserviert. Das Liebesbier ist von der Meißels Brauerei. Da kommen auch die zwei Gläser her, Wassel, von der wir gerade, aus denen wir gerade trunken, da habe ich die gekauft. Und zwar von der Meißels Brauerei, das, ja, das, der Craft Beer Ausschank. Also es ist ein Restaurant, relativ hochwertig. Die machen Steaks, Burger, Pommes, ist auch nicht billig, ist relativ teuer. Haben eine sehr, sehr große Bierauswahl vom Fass und eine noch viel größere aus der Flasche. Da ist auch noch ein Craft Beer Shop nebenan und da habe ich jetzt einige Biere gekauft. Also ist definitiv eine Empfehlung. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich nochmal aus München extra hinfahren würde. So geil war es jetzt auch nicht. Aber wenn man da mal in der Nähe ist, das zu machen, kurze, das echt lohnt. Lohnt sich wirklich. Kurze Zwischenfrage, sind es die mit der Meißelsweise? Genau. Ja, genau. Also das ist Meißels and Friends, ist praktisch von dem Jeff Meißels. Das ist der mittlerweile, er war früher der Juniorchef, ist mittlerweile der eigentliche Chef. Der hat halt diese Liebe zum Craft Beer schon vor Jahren in den USA für sich entdeckt und hat dann halt immer wieder, macht er mit anderen Freunden zusammen, oder für befreundeten Brauereien, brauen die da auch in dem Liebesbier spezielle Sude. Und da gibt es eben dieses Label Meißels and Friends, was dazu gehört. Und Jens, das, was du da trinkst, das Bayreuther Hell, ja, das ist auch von Meißels. Aha. Ja. Mhm. Also die haben, das war mir auch gar nicht bewusst, bis ich da war, zu denen gehört natürlich Meißels Weiße. Das Bayreuther Hell gehört zu denen und kannst du noch in der Martin hat das so oft daheim gehabt in Fürth, dieses Zwickelbier, weißt du, ja, diese braune Flasche, ja, mit dem Bügel, das gehört auch zu denen, ja. Auf jeden Fall war ich da im Craftbeer-Shop und habe so ziemlich jedes Bier gekauft, was ich noch nicht kannte. Es waren dann gar nicht so viele und da ist jetzt unter anderem. Die verkaufen auch Schubkern da dort. Ja. Ich habe, wie gesagt, momentan das Problem, ich habe viel zu viel Bier daheim. Und deshalb zum Beispiel, das läuft jetzt 28.02. ab, das müssen wir jetzt mal trinken, fällt mir gerade auf, das ist ja echt schon bald. Ja? Naja, auf jeden Fall heißt das Bier Ravenkraft. Also wie würdest du es sonst? Ravenkraft? Ja, ich hab vorher schon draufgeschrieben, ich habe mich gewundert, warum sie entweder nicht Craft zu Raven schreiben und nicht Raben zu Kraft. Also. Ja, ich weiß auch nicht. Also Ravenkraft. Aber nochmal, das ist jetzt aus dem Laden. Aus dem Shop. Da ist einfach, das ist aber nicht von Meißel. Nein, das ist nicht von Meißel, das ist einfach aus dem Shop. Die verkaufen alle möglichen Biere. Ja. Und dann habe ich das da gekauft. Und das sehe ich, das ist ein lila Label. Wir werden noch Bilder bei Instagram und bei Twitter posten, aber also dieser Spruch hier hinten drauf, die Traufgängerin ist kühn und furchtlos, also das Traufgängerin, so heißt das Bier. Mit ihr stets ein Elixier für Abenteuer, ein Pale Ale, das ihrem Namen alle Ehre erweist. Pilsner, Münchner und Weizenmalz harmonisch in Einklang gebracht, ein voller Körper, Mandarina, Bavaria Hopfen als ihr Schild, im Geschmack entschlossen wie ein hoch erhobenes Schwert. Na dann, da weißt du Bescheid. Wohl bekommst. So ein Gesülze. Du trinkst übrigens Meißelbier aus dem Giesinger, wohingegen ich später dann wahrscheinlich Giesinger aus dem Meißelglas trinke. Oh, das ist hell. Ja. Das ist interessant. Das ist ein hell, ganz helles Pale Ale. Ja, nicht nur deswegen. Du bist allergisch gegen hell. Nein, mein inneres Auge sagt mir, dass aus lilanen Etiketten nur dunkle Biere kommen können irgendwie. Ja. Wie heißt das? Synästhesie? Ja, genau. Okay. Ich glaube, ich bin Biersynästhetiker. So, jetzt wollen wir hier gerade nochmal ein Fotoschen machen und dann werden wir mal verkosten. Gut, Männers. Naja, viel riechen tut es nicht. Ich bin vielleicht auch ein bisschen verschnupft. Ich weiß nicht, riecht ihr mehr? Oder? Ich finde, es riecht ein bisschen gummiartig. Es riecht gar nichts fast. Ah nee, warte, jetzt rieche ich den Hopfen. Aber bei mir ist auch viel Schaum drauf, vielleicht. Ja, also sehr so eine Schaumkrone, die hält ja auch wahrscheinlich so ein bisschen. Aber es ist eine steife Schaumkrone, ich kann die nicht wegblasen. Prost. Zum Wohl. Ah, oh, hier, guck mal. Welch Wohlklang. Naja. Hier steht drauf, frisch, fruchtig, gefährlich verlockend. Gefährlich verlockend. Ey, das ist doch echt ein Bier, was die gemacht haben für Frauen, oder? Sag doch mal. Also, findet ihr das nicht gut? Ich finde es jetzt nicht gut. Also, ich finde es ein bisschen weißbierartig. Ich finde es ein bisschen belanglos. Weißbierig? Ein bisschen belanglos. Das ist, weil ihr immer nur auf die 12 wollt. Ja. Ja. Mit euren Dunkelbier. Die kommen nachher noch. Mann. Aber ich meine, man muss ja auch mal. Also, ich trinke echt gerne. Das ist total gut. Also ausbalanciert, ja? Ich finde das wirklich gut. Das ist nicht zu fruchtig. Ich finde, es schmeckt nach nichts. Aber ich bin heute, vielleicht auch, weil ich, vielleicht habe ich leicht Schnupfen, ich weiß es nicht. Deshalb bin ich auch nicht so. Das ist wie wenn du Salzkartoffeln zu wenig gesalzen hast. Ja. Also. Okay, das ist deprimierend. Ja, ich. Aber man kann ja nach. Kann man das Gute ist an Salzkartoffeln, die kann man nachsalzen. Und hier kann man nachhopfen, ne? Das Bier kannst du noch kalt stopfen. Ich habe noch ein bisschen Hopfen am Start. Wenn ich mal eine Hopfensorte züchten sollte, dann nenne ich sie irgendwie nach einer Pornodarstellerin. Nachdem ich Pussy Galore. Ja, irgendwie sowas. Die, wie heißt die nochmal hier? Die von Trump? Lexi? Nee. Weiß ich nicht. Ich zähle nicht mehr mit. Ich habe es leider vergessen. Irgendwas mit Stormy. Dark and Stormy. Pussy Galore ist ja aus Goldfinger. Ja. Im Gegensatz zu bei Diamantenfieber gibt es Plenty O'Toole. Daher kommt es dann bei Austin Powers, ja? Lotte Vagina, ja. Lotte Vagina, genau. Lotte Vagina. Erst nochmal die andere. Auf Deutsch heißt sie dann eine nette halbe Stunde, aber das, ich weiß nicht, wie die auf Englisch heißt. Die ist das die gleiche? Nein. Auf Deutsch gibt es schon. Lotte Vagina ist doch nicht eine nette halbe Stunde. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage bloß, auf Deutsch gibt es die eine nette halbe Stunde, wobei ich nicht weiß, wie die im Original heißt. Ja, ich finde, es gibt einfach Filme, die muss man sich immer wieder anschauen, damit man genau für solche Situationen das einfach aus der Hosentasche ziehen kann. Ja. Naja. Ja, womit wollen wir loslegen? So thematisch rein. Na, der Wassler hat auch Themen gehabt. Ja, der was? Und ich habe auch versprochen, dass ich mich um Politik kümmere diesmal, ja? Oh, das ist schön. Aber das machen wir jetzt nicht am Anfang, sondern wir reden erst als Anknüpfungspunkt an die letzte Folge, bestimme ich jetzt einfach, dass wir über die Fastenzeit reden. Also im Sinne Anknüpfung an die letzte Folge, weil wir da über Religion gesprochen haben. Richtig. Ja, und aus aktuellem Anlass. Aus aktuellem Anlass, richtig. Fastenzeit seit 2 Tagen. Seit Mittwoch. Seit Aschermittwoch. Genau, also heute der dritte Tag sozusagen. Ich habe mal gefastet. Aber also nur so, wie sagt man, 21. Jahrhundert Pussy-Fasten. Und zwar wie? Pussy-Fasten. Hast du auf Süßigkeiten verzichtet, oder? Wie war das damals nochmal? Ja, genau. Also hast du auf Pussy verzichtet. Kein Kommentar. Auf Goldbärchen. Pussy-Bärchen. Ja, also wie war das bei dir? Du hast dann... Ey, ich habe halt einfach keine Süßigkeiten gegessen für die Fastenzeit halt. Wie lange dauert denn die Fastenzeit? Ja, aber was meinst du damit, so Lirum Larum fasten? Das würde ich jetzt gar nicht so sehen unbedingt. Na, ich würde unter Fasten dann schon irgendwie stärkere Einschränkungen auf die Ernährung finden. Also stärkere Einschränkungen würde ich jetzt in erster Hinsicht darauf hinsehen, wenn es etwas ist, was du an sich sehr gerne tust, dass du darauf verzichtest, ohne ob das jetzt vielleicht landläufig gesehen ein großer Verzicht ist oder was dich zu einer gewissen Leistung oder sonst irgendwie auch mit herausfordert. Oder ja, sozusagen einfach seine Gewohnheiten ändern für die Zeit. Ja, ja. Vielleicht ist das worauf man es runterbrechen könnte. Ja. Was hat es denn eigentlich mit diesem Fasten auf sich? So ganz generell ursprünglich. Ist das irgendwie Jesus für 40 Tage in der Wüste? Nee, ne? Nee. Das war irgendwie vor Pfingsten. Aber früher war doch Fasten, war das nicht schon, also war das nicht eine längere Periode sogar als heute? Nee, von Aschermittwoch bis Aber Fasching gefeiert. Also wo Fasching ist doch, glaube ich, eher ein heidnisches Winterfertreiben. Ach so, ja, okay. Also ich meine, früher war das nicht früher sogar von... Vielleicht rede ich jetzt total einen Stuss, aber irgendwie im Januar schon bis Ostern. Ich glaube, dass früher der Advent eine Fastenzeit war. Das meine ich schon mal irgendwo gelesen zu haben. Was ja jetzt nicht mehr so irgendwie ist. Hast du schon mal gefastet, Wassel? Ich habe mal eine Fastenzeit lang Alkohol gefastet, was ehrlich gesagt auch... Ich sag's mal, im normalen, ohne dass du dich dauernd betrinken wollen würdest, aber selbst im normalen Gebrauch gar nicht so easy ist. Ja, glaube ich. Wenn du halt komplett irgendwie drauf verzichtest. Wobei man natürlich da vielleicht andersrum sagen muss, dass wenn du dir mal alle Frauen nimmst, die schwanger sind und stillen, dann ist das, sind 6 Wochen jetzt nicht wirklich ein Vergleich. Habe ich lustigerweise, wenn du es gerade ansprichst, ich war jetzt gestern und heute dienstlich in Trier und habe dann eine gute Freundin, die eigentlich hier mit, die ist letztes Jahr wieder zurück in die Heimat, die ist jetzt Mama geworden und so weiter, die war aber auch lange Zeit hier in München. Und dann haben wir abends, habe ich dann den Kleinen mal kennengelernt und so. Und dann kamen wir irgendwie auch, haben wir noch ein Bier zusammen getrunken. Ihr Mann war auch dabei und sie hat dann halt alkoholfreies getrunken. Und die trinkt auch gerne Bier. Und dann habe ich so gesagt, wie irgendwie kam er auf Bier und alkoholfreies und so. Und jetzt gesagt, hey, das war irgendwie so während der Schwangerschaft überhaupt kein Problem. Also sie hatte sich relativ schnell dran gewohnt, dass er kein Bier mit Bums trinken kann. Ja? Hm. Also, aber ich habe das nämlich auch überlegt, ob ich jetzt mal in der Fastenzeit kein Bier trinke. Habe ich gedacht, ach nee. Also das wird mir, also mir wird es echt, also ich glaube nicht, dass mir es, also ich habe jetzt zum Beispiel die Woche, naja gut, Dienstag waren wir noch im Urlaub, habe ich noch was getrunken? Naja, habe ich 2 Tage lang keinen Alkohol getrunken. Na toll. So. Hey. Slow clap. Bravo. Ja. Also ich glaube, es wird schon irgendwie gehen, aber das ist auch so viel Macht der Gewohnheit, gerade wenn du abends nochmal irgendwie dich mit Freunden triffst. Und dann trinkst du ja keine Cola Light irgendwie. Also ich stelle dir, also gerade beim Biertrinken zum Beispiel, ich habe aktuell, also jetzt nicht mehr, weil ich jetzt einen ganzen Schwung mitgebracht habe, aber bis gerade eben hatte ich im Prinzip 2 Kästen Bier daheim stehen, weil ich für die Alien Geburtstag auch eingekauft habe und so. Habe ich neulich überlegt, wenn ich mal meinen Bierkonsum alleine zu Hause nehme, reichen mir die 2 Kästen wahrscheinlich bis Juni oder sowas. Aber es ist genau das, was du sagst, wenn du dann Leute da hast oder was, dann trinkst du halt vielleicht schon 3-4 Bier. Und darum glaube ich auch, dass der, wenn du jeden Abend in der Fastenzeit daheim bist, dann würde jetzt für mich Verzicht auf Alkohol effektiv gesehen keinen Unterschied zum normalen Alltag machen. Das habe ich auch immer von mir behaupten können, dass ich eigentlich so auch daheim keinen Alkohol trinke. Mir ist früher, ob ihr es glaubt oder nicht, ist mir echt, also früher meine ich bis vor 2-3 Jahren, ist mir teilweise das Bier im Kühlschrank schlecht geworden, weil ich einfach das nicht getrunken habe. Und da muss ich jetzt sagen, durch dieses Craft-Beer-Ding so seit ein paar Jahren trinke ich halt doch dann auch daheim einfach. Also ich trinke dann halt ein Bier. Also bei mir kommt es nie vor, dass ich mir abends jetzt irgendwie 3, 4, 5 halbe reinstelle. Ja, aber jetzt bist du ja aber auch immer ein Gesellschafter. Ja, ja, klar, das kommt auch noch hinzu. Klar, das kommt auch noch hinzu. Aber eben, dass du dann einfach sagst, oh komm, ich will mal das Bier da ausprobieren. Jetzt bist du sozusagen Bierkonnoisseur geworden. Früher warst du nur Biertrinker. Früher war ich nur Biertrinker. Das 40-tägige Fasten ist übrigens tatsächlich zurückzuführen auf Winter austreiben, oder? Nee, 40 Tage und Nächte, also ein 40-tägiges Fasten Jesu in der Wüste. Okay. Naja, schon. Wobei die 40 Tage mehr so symbolisch zu sehen sind, ja, das ist keine. Okay. Es sind keine 40 Tage. Irgendwo habe ich mal gehört gehabt, dass es effektiv gesehen 42 Tage bis Ostern sind und du hast bloß 40 Tage Fasten. Das heißt, selbst wenn du fastest, kannst du dann 2 Tagen mal voll durchsinnen. Ja, und Biber kann man ja auch essen. Ja, stimmt. Selbst Kühe, die du ins Wasser schubst, kannst du. Ja, aber ich habe jetzt zum einen lustigerweise einen Artikel darüber gelesen und dann auch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der das wohl irgendwie auch so praktiziert. Habt ihr schon mal was von periodisiertem Essen beziehungsweise periodisiertem Fasten gehört? Ich habe nur was von periodisiertem Schlafen gehört, aber nee, erzählen. Also ist das mit 5 Tage Essen und 2 Tage nicht? Genau. Also ja, das geht gerade voll durch alles durch, oder? Das ist, also ich glaube, auf Spiegel Online stand irgendwie ein Artikel, auf Süddeutsche gab es einen Artikel darüber. Mhm. Ja, genau, da habe ich es auch gelesen. Und dann halt noch die andere Variante ist halt im Tagesrhythmus 16 Stunden am Tag nichts essen, 8 Stunden etwas essen. Also aber das ist ja schon fast hier auch bei der Steinzeit-Diät hast du das ja, glaube ich, auch bei Paleo-Dings, da isst du auch erst ab Mittag, glaube ich, isst du was und davor nichts. Ja, also gibt es ja die verrücktesten Ansätze und die habe ich mich gefragt, also was für mich härter wäre, diese Variante 16-8 auf den Tag bezogen oder diese Variante 5-2 auf die Woche bezogen. Aber was machst du denn in 2 Tagen, du isst bloß Zucker? Gar nichts. Gar nichts, trinkst nur Bier, Nährbier. Naja, also du trinkst halt, ich hab auch nur diesen einen Artikel da gelesen, du trinkst halt dann, er sprach davon, dass er dann halt ungesüßten Tee trinkt und Kaffee und Also faktisch isst du gar nichts. Ich muss sagen, ich habe letztens war das so, da hatte ich einen extrem stressigen Tag. Dann bin ich morgens aus dem Haus und hatte, also ich, wenn ich nicht im Hotel bin und morgens von da, oder wenn ich von daheim aus arbeite oder wenn ich von unserem Büro aus arbeite, esse ich eigentlich kein Frühstück. Also ja. Ist bei mir einfach so. Ich gehe aus dem Haus und nüchtern aus dem Haus und trinke dann halt, oder trinke noch einen Kaffee und trinke dann auf der Arbeit Kaffee. Dann esse ich mal, auf der Arbeit haben wir dann mal irgendwie ein bisschen Obst da oder sowas. Dann esse ich halt vielleicht mal einen Apfel um 10 oder sowas. Aber ich kann gut auf Frühstück verzichten und auch selbst wenn ich jetzt im Hotel bin, dann esse ich da morgens ein bisschen Rührei und das war's. Also einfach, um da auch so ein bisschen drauf zu achten. Und dann brauche ich ein gutes Mittagessen. Und Abendessen brauche ich eigentlich auch. Also dieses 8-16, boah, das wäre für mich echt hart, ja. Also 8 Stunden Tag nur essen. Also das bedeutet ja, wenn du morgens frühstückst und du bist normaler Arbeitnehmer und sagst, du bist irgendwie zwischen 7:30 und 9 auf der Arbeit, dann frühstückst du ja irgendwo zwischen 7:30 und 8. So. Hm. Und dann kannst du ja ab 4 Uhr mittags nichts mehr essen, ja. Das ist schon, also finde ich schon echt schwierig. Wohingegen, darauf wollte ich jetzt hinaus, wo ich letztens so einen stressigen Tag hatte, habe ich den ganzen Tag gar nichts gegessen, habe das erst abends irgendwie um 8 Uhr gemerkt, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Und da habe ich gedacht, jetzt ist es auch vorbei. Ich habe dann natürlich zu Abend gegessen, aber da hätte ich auch noch durchziehen können. Ja? Das ging dann auch. Ich glaube, das geht aber nur, wenn du wirklich so kontinuierlich mit was beschäftigt bist. Ja, wahrscheinlich, ja. In dem Moment, wo du Leerlauf hast. Und es darf auch dein Körper keine Rückmeldung geben. Also ich habe echt das Problem, wenn ich, sag jetzt mal, je nachdem, wie ich von der körperlichen Auslastung bin oder auch von der geistigen Auslastung, das spielt ja bei mir ein bisschen mit rein, dass nach 5-6 Stunden spätestens fange ich an, ich kriege schwitzige Hände, ich fange so leicht zum Zittern an, bin so wie so ein Unterzuckerdings oder was. Und ich muss, also eigentlich, ich bin eher der Typ, der so kontinuierlich immer wieder zumindest kleinere Sachen irgendwie essen muss. Also dieses 16-8-Dings, das würde bei mir überhaupt nicht funktionieren. Ja. Also ich glaube, du kannst schon deinen Körper darauf auch konditionieren mit der Zeit wahrscheinlich, aber ja, es gibt, glaube ich, da sehr unterschiedliche Typen, ja. Ich glaube, im Regelfall. Was soll denn, also was ich nicht so ganz verstehe, was ist denn der Zweck dahinter? Abnehmen. Und warum soll ich abnehmen, bloß weil ich 8 Stunden am Tag esse und nicht 12? Ich habe mich damit nicht näher beschäftigt, aber es ist scheint vielleicht, funktioniert. Also der Kollege, der es macht, da funktioniert es. Aber ja, das ist am Ende des Tages ist das ja auch irgendwo FTH. Also weil. Ja, ich meine, ich halt dann in den 8 Stunden halt. Ja, kannst du die halt reinfassen. Das gleiche an Kalorien letztlich essen, ja. Aber also für die meisten bedeutet es halt, du isst halt einfach effektiv eine volle Mahlzeit am Tag weniger. Okay. Also, ja, aber keine Ahnung, du musst. Im Normalfall sparst du dir halt, das isst du halt kein Abendessen mehr. Und dann ist ja die These, wenn du. Ja, halt, ich würde im Normalfall halt aufs Frühstück verzichten. Ich halt auch eher. Ja. So, und dann weiß ich schon mal nicht mal, ob es so funktioniert, ja. Aber schau mal, wenn du auf der anderen Seite, wenn du natürlich sagst, okay, ich mache beim Frühstück, ich mache ein bisschen von mir aus Magerquark mit ein paar Beeren oder was rein, dann hast du was im Magen, wo du ein bisschen davon zehren kannst, was aber jetzt nicht irgendwie voll durchschießt. Und dann, wenn du dann, sag jetzt mal, auch in kleineren Portionen über den Tag, sag jetzt mal, ein bisschen Obst oder so, mir brauchst du Gemüse nicht oder sowas. Klar, also ich bin da bei dir. Wie gesagt, ich habe da nur dran gedacht, also weil das jetzt eben in der Fastenzeit halt jetzt irgendwie, wie ich Sven schon eben sagte, zu diesem Thema eben zig Artikel da hochgepoppt sind, das fand ich ganz, ganz spannend, ja. Ich kann mir halt nicht vorstellen, einen Tag lang nicht zu essen. Also ich glaube, das geht schon mal, ja. Aber also. Auf der anderen Seite, wenn du dir so überlegst, so die muslimischen Mitbürger, die so Ramadan machen, das ist halt auch. Ja, aber das ist eher 8-16. Wie meinst du, das ist eher 8-16? Ja, die feiern ja, wenn die um Sonne untergegangen ist. Das ist dann eher so, ja, genau. Naja, aber also wenn du dir mal überlegst, wo die zentralmuslimischen Länder sind, die haben da eher schon fast 16 oder 24 so ungefähr. Naja, oder nicht, aber du fängst da schon an, in die Richtung zu gehen, wo du eher so Tag- und Nachtgleiche bissel hast. Die sind also bedeutend südlicher. Ich meine, du musst schon noch viel näher am Äquator sein. Das ist halt 12:12. Ja. Also. Ja. Ach. Also ich glaube, dass du generell zum Abnehmen wahrscheinlich dich eher jetzt mal auf eine auf eine, nicht eine Muskel, sondern eine Ausdauersportart eher beziehen solltest und die regelmäßig machen. Ich glaube, dass du da viel mehr von den Rippen kriegst. Ja, oder halt einfach oder Ernährung halt einfach umstellen. Ja, du musst halt einfach weniger Sachen essen, die eine hohe Energiedichte haben. Ich habe das ja alles hinter mir. Ich habe ja 30 Kilo runtergegangen. Ja. Und das war die Kombination aus beiden Sachen. Mehr Sport oder überhaupt mal Sport und bewusst auf Kohlenhydrate verzichten. Das ist das, was zieht. Aber vielleicht kurz nochmal auf das Thema Fasten zurückzukommen. Du hattest jetzt das Beispiel, du hast Alkohol gefastet, du hast das Beispiel Süßigkeiten fasten. Die Intention ja im Normalfall beim Fasten, zumindest jetzt Fasten im Sinne von Aschermittwoch bis Ostern, ist ja nicht, ich will jetzt abnehmen, sondern es ist ja eher, ich verzichte auf etwas. Genau, also, das kann ja auch sein, dass du, also. Du könntest auch sagen, ich faste Netflix, ja, also genau, mal übertrieben gesagt, ja. Oder also, allgemein Shopping fasten oder du sagst du, ich gehe jeden Tag bestenfalls vielleicht noch einmal ins Netz, um meine Mails zu checken und sonst den ganzen Tag nicht. Oder was auch, also was gar nicht so einfach ist, was wir auch schon probiert haben, ist Plastikfasten. Also dass du einfach sagst, okay, ich versuche möglichst ohne Plastik irgendwie auszukommen. Wobei da, sag ich jetzt mal, die Möglichkeitsdichte noch nicht hoch genug ist, meines Erachtens, in München zumindest. Für Plastikfasten? Ja. Dass du keine Chance, das ohne Plastik hinzukriegen. Salzstangen jemand oder eher nicht? Nee, das ist schon eher. Du kannst sie gerne haben. Ich habe gedacht, du wolltest das jetzt als Plastikbeispiel zeigen. Nee. Ich wollte mal gucken, auf was ich hier so faste, weil ich gehe da nie dran an das Zeug. Ja. Also was mir ehrlich gesagt, also ich meine, der Sinn und Zweck ist ja irgendwie, dass man auf irgendwas verzichtet. Ja. Eigentlich sollte es um was zu machen. Ja, um es vielleicht mehr wertzuschätzen. Ich verzichte auf Schokolade, damit ich hinterher. Ja, dass du weißt, dass du das eigentlich, dass du dir beweist, dass du nicht drauf angewiesen bist oder dass du es danach mehr. Das ist jetzt so die weltliche Interpretation, ja. Katharsis, Totalläuterung. Dein inneres Selbst vor dir selbst verbrennen, mein um zu dir zu finden, ja. Ja, keine Ahnung, also ich habe noch nie gefastet. Ja, ich meine, also so grundsätzlich die Idee hinter sozusagen ist immer das Gleiche mit dem Giesinger, das schäumt immer wie Sau. das die Giesinger-Erhellung, die schäumt immer wie die Hölle, ja. Aber wir haben ja auch eine gewisse, wie soll ich sagen? Der Bastl kämpft gerade. Wir haben eine gewisse Stammtischhistorie mit Giesinger. Mit Bierverplörungen. Ja. Meistens ist aber der Kai dafür verantwortlich. Ja, das stimmt, aber der Bastl. Der Kai ist einfach ein schlechter Gastgeber, sonst hätte er nicht. Alexa, kannst du dem Bastl beim Bier aufschäumen helfen? Für Hilfe zu dieser Frage gehen Sie zum Hilfe- und Feedback-Abschnitt der Alexa-App. Danke, Alexa. So. Schöne Sauerei, ja. Ja gut, warmes Giesinger, das ist halt echt schwierig, ja. Wie lange braucht eigentlich so Bier, bis es im Kühlschrank auf Trinktemperatur runtergekühlt ist? Ich würde sagen, damit es... Die Physiker? Ich weiß nicht, aber gefühlt zu lang. Vier Stunden. Definitiv zu gefühlt lang. Gefühlt vier Stunden. Vier Stunden. Hätte ich jetzt mal gesagt. Also dann ist es so 7-8 Grad. Es dauert echt lange. Aber du weißt ja, wenn du was schnell kalt kriegen willst... Eiswürfel, Wasser und Salz dazu. Eiswürfel, Wasser und Salz dazu. Ja, das zieht dann irgendwie schnell an und dann gibt es irgendwie so einen Verdunstungseffekt durch das Salz irgendwie. Also ich habe das früher oft in der Gastro gemacht, wenn wir Sekt oder Champagner oder irgend sowas schnell kalt bekommen wollten. Sektkübel. Ach so, du nimmst sozusagen Eis, Sektkübel. Öl, Eis, Wasser, stellst die Flasche rein und schützt Salz noch drum und dann geht das rucki zucki. Okay. Das muss irgendwie so ein Verdunstungseffekt sein. Also genau die. Das ist doch mal ein Lifehack. Dahinter, weiß ich nicht, aber es geht. Mhm. Darf ich nochmal aufs Fasten zurückzukommen? Ja, bitte. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie so richtig gerade durch sind. Das mit dieser Katharsis oder so, das war jetzt vielleicht etwas übertrieben gesagt, aber ich sehe das schon vielleicht als Rückbesinnung nochmal darauf, ob das, worauf ich verzichte, wirklich in meinem Leben ein Stück weit die Rolle spielen soll oder muss, die es vielleicht gefühlt tut. Das hast du kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Also muss ich das wirklich haben, um es vielleicht ein bisschen runter zu stutzen. Bei mir ist es ja so, diese Rolle erfüllen schon meine, die erfüllt mein Leben mit Kindern schon, ja. Also, du bist jetzt hier nicht Kinderfasten, oder? Nein, aber also tatsächlich diese, oder ich weiß gar nicht, ob es wirklich an den Kindern hängt oder ob es bei mir einfach so ein Alterungs- und Reifungsprozess ist, sondern die Erkenntnis, dass man eigentlich im Leben nur ein Dach über dem Kopf braucht, ausreichend Essen und irgendwie, sag ich mal, ein ausgewogenes Leben, ja, also Freunde, Arbeit, Sinn und so weiter und so fort und eigentlich sozusagen diese ganzen, ich muss dies und das und haben und dies und das bereist haben und so, also diese Erkenntnis sozusagen, dass es diesen ganzen Kladderadatsch eigentlich gar nicht braucht, die könnte, also die habe ich zumindest, bilde ich mir ein, durch meine Kinder erfahren. Ja, wobei ich denke schon, dass du als Kind einfach schlicht und ergreifend auch andere Bedürfnisse hast, wie als Erwachsener. Also, dass vielleicht eine gewisse, wie soll ich denn sagen? Aber inwiefern hast du das denn durch deine Kinder erfahren? Na, dass ich halt einfach gemerkt habe, dass das offensichtlich, ja, dass denen halt so, dass die einfach mit so eine Basisset an Sachen, die man hat, irgendwie zufrieden sind, ja. Also dieses einfach Erfreuen am, keine Ahnung, durch den englischen Garten laufen und. Ja, aber da steckt doch schon mal ein Stück weit deine Erziehung drin. Das ist ja jetzt nicht so komplett nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass da der typische Vierjährige sagt, oh, das ist aber langweilig hier, draußen in der freien Natur. Ja, also ich möchte, schau mal, also nehmen wir mal das Süßigkeitenbedürfnis bei Kindern. Wir haben teilweise Freunde von unseren Kindern da und die haben, also wir hatten letztens den Fall, wo die eine Freundin halt schon nach sehr kurzer Zeit irgendwie gefragt hat, können wir was Süßes essen? Und das ging dann so den ganzen Nachmittag. Die Frage kam immer und immer wieder. Und wenn die Kinder ein Stück weit darauf konditioniert sind, dass es halt nicht kontinuierlich irgendwie was Süßes gibt, dann besteht dieses Bedürfnis gar nicht. Das ist ja jetzt kein von der Natur ursprünglich geschaffenes Bedürfnis. Ja. Ja, ich meinte jetzt auch eigentlich eher mich als die Kinder. Also du guckst jetzt praktisch von deinen Kindern ab. Schau mal, früher zum Beispiel war das bei mir so, keine Ahnung, ja, ich wollte bestimmte Sachen unbedingt haben oder meinte, die haben zu müssen. Mhm. Ja, heute denke ich mir, naja, also jetzt, um irgendwie zufriedener zu sein, brauche ich das nicht. Keine Ahnung, ja, neuestes iPhone oder großen Fernseher oder also so ganz materialistische Dinge. Ja, so ganz profane Sachen, ja. Mhm. Wozu zum Beispiel so ein Fasten ja auch gut sein kann, ja, dass man eben sagt, okay. Ja, aber schon. Fernsehfasten, ja? Ja. Brauche ich nicht. Es ist zwar irgendwie eine, wie sagt man, ein Bestandteil meines Lebens irgendwie, aber ich kann auch gut darauf verzichten und in der Fastenzeit habe ich das sozusagen, oder naja, habe ich das dann eventuell gelernt. So, diese Erkenntnis habe ich, ehrlich, also das ist wahrscheinlich auch eine reife Erkenntnis, ja, vielleicht ist das sozusagen gar nicht wirklich in meinen Kindern angelegt, aber bei mir ist diese Erkenntnis schon in den letzten, sag ich mal, 5 bis 10 Jahren erst hochgekommen und vor 15 Jahren habe ich halt noch gedacht, man muss das irgendwie, keine Ahnung, man muss die Welt bereist haben, um glücklich zu sein und irgendwie in teuren Hotels abgestiegen zu sein und teure Autos fahren und keine Ahnung, großen Fernseher haben. Aber ich denke, dass da trotzdem graduelle Unterschiede gibt und zum Zweiten, natürlich gibt's die. Dass auch, sag ich jetzt mal, die Frage danach, um bei dem Weltbereisen Beispiel zu bleiben, die Frage danach, warum ich die Welt bereisen will, natürlich sich auch auf diverse Arten stellen kann, ob ich einfach einen Haken dahinter setzen muss, wie weit ich gereist bin oder ob ich wirklich ein aus mir innerlich kommendes Interesse an anderen Kulturen oder anderen Lebensumständen oder an Offenheit gegenüber der Welt, den Menschen oder was habe. Das sind natürlich, sag ich mal, die Vorzeichen, warum ich jetzt reise, vielleicht andere. Und denke, wenn du dieses Bedürfnis, wenn, weißt du, das Abhaken, das ist eine materielle Geschichte. Ja, genau. Und das andere ist aber eine ideelle Geschichte. Ja, ja, genau. Ja. Und natürlich kann ich in irgendeiner Art und Weise auch hergehen und im englischen Garten Abenteuer erleben. Und trotz allem mag es durchaus sein, dass ich da immer wieder dann am gleichen Punkt lande, der aber für mein spirituelles, intellektuelles, wie auch immer, Erleben nicht ausreichend ist. Ja. Aber das mit dem, weil du gesagt hast, mit dem Verzicht und so, das denke ich, ist schon eher der generelle Hintergrund bei der Fasterei. Ja, wir verzichten nicht. Wir trinken das nächste Episodenbier. Und zwar trinken wir jetzt, habe ich das aus Verzweiflung bestellt. Es gibt jetzt mittlerweile. Aus Verzweiflung? Heißt es so? Nein. Es gibt ja in München mittlerweile schon seit ein paar Monaten oder fast einem Jahr Amazon Prime Now. Das heißt, du kannst dir innerhalb von 2 Stunden das nach Hause liefern lassen. Und ich hatte irgendwie, ich wollte Normalgetränke bestellen, weil ich keine Zeit hatte und wollte nicht Cutter irgendwie losjagen, habe Wasser und so. Und ich musste irgendwie 40 Euro voll bekommen, weil sonst machen die das nicht. Und dann entdeckte ich in der App, Amazon hat jetzt auch Craft Beer. Und das ist jetzt hier eine Münchner Brauerei, steht zumindest drauf, die heißt Hopfenhacker. Hopfenhacker Brewing Company, Munich, Bavaria. Established 2014 und wir trinken jetzt die Hopfenblüte. Hanfblüte. Hanfblüte, Entschuldigung. Hanfblüte, ja. Wie komme ich denn auf Hopfenblüte? Aber okay. Die obergärige Weiße, überraschend frech interpretiert. Weizenmalz und kräftiges Gerstenmalz bringen Körper und Fülle. Die bayerische obergärige Hefe, die einmalige Frische. Das Aroma des kaltgestopften Hanfblüten, das Aroma der kaltgestopften Hanfblüten überrascht im Zusammenspiel mit der Hopfensorte Sorachi Ace, Citra Nace und Gaumen. Also ich bin mal gespannt. Aber was ist das hätte heute schon jetzt gleiches Handwerkerle. Also Hanfblüten. Sind wir da noch bekifft oder was? Das glaube ich nicht. Wisst ihr was? Ich habe gerade gesehen, das ist bei Amazon Fresh. Das hat aber nichts mit Prime Now zu tun, ne? Das ist, glaube ich, nochmal losgelöst davon. Also ja. Amazon Fresh sind ja nur Lebensmittel. Genau. Da gibt es auf die erste Bestellung 25 Euro Rabatt. Ja. Also kriegst du gut geschrieben. Okay. Und da kann man sich eigentlich mal hier, also ich meine, 25 Euro ist mal ein Pfund, oder? Ist okay, ja. Aber ich muss jetzt Vor allem, die haben auch so Gourmet-Produkte. Haben die auch Fleisch, oder? Dann ja, zum Beispiel. Oder so teure Cafés. Haben die teure Cafés? Nee, nicht wirklich. Ja, also ich habe jetzt auch mal versucht, irgendwie bei Amazon Prime Now zu bestellen, das war, habe ich nicht durchgezogen, das war mir viel zu teuer. Was war dir zu teuer? Prime Now, die Produkte. Das ist nicht teurer als im Supermarkt. Doch. Was zum Beispiel? Deutlich teurer. Nee, also Bier zum Beispiel nicht. Das mag sein, keine Ahnung. Kastner kostet 15 Euro. Die haben viel so Drogerieartikel und so. Ja, okay. Das die halt so voluminös sind, wo ich mir gedacht habe, wenn ich da jetzt zum DM gehe und irgendwie Windeln kaufe und Kleenex-Tücher und so Zeugs, ja, dann kann ich halt immer nur 4 oder 5 mitnehmen, habe ich mir gedacht, dann bestelle ich mal so einen Rutsch. Also ich bestelle da eigentlich fast immer nur Getränke, wenn überhaupt. Der Bastel grinst. Also das fand ich wirklich krass, weil das war wirklich 30% teurer als bei DM. Ja gut, DM ist auch spottbillig, also das ist halt. Also ich lust komm, erzähl, für, komm. Nee, ich will nicht. Ich will nicht. Doch, ich hab bloß gerade überlegt, ob das eine Überleitung zum nächsten Thema ist oder ob das ein Thema an sich ist. Lass so, gut Prost. Sein. Wenn das die Hanfblüte. Entschuldige, ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. In Ordnung. Ich freue mich ja, wenn die riecht aber gut. Du dich amüsierst. Das riecht aber ein bisschen nach Teppichkleber. Der Wassler, der im Vergleich. Der ist heute total. Hast du auch wohl zu lange am Teppichkleber geschnüffelt, ja. Meinst du von so doppelseitigem Teppichklebeband, oder? Nee, nee, von dem, den du wirklich so mit der Spachtel ausbringst. So ein Epoxidharz. Für ein Weißbier ziemlich IPA-ig, ja. Ach, das soll ein Weißbier sein. Also ich würde, also es heißt die obergärige Weiße. Weizenmalz. Also hier Hopfenhecker sagt, obergärig-bärig, morbider Vieren, buttrige Hopfennote, kalt. Eine buttrige Hopfennote. Also Sie lesen nochmal vor. Obergärig-bärig, morbider Vieren. Morbider Firn? Ja, butterige Hopfennote. Das hier. Kalt gestopft mit Hanfblüten, First Flush, Craftic, Hop and Hash. Ich will ganz ohne Scheiß. Ey, das ist ein Bullshit-Bingo gemacht worden. Bring uns den Typen oder die Frau, die das getextet hat. Der wird gesteinigt. Oh, ich will das nicht alle rein. Wenn es eine Frau ist, lache ich sie aus. Das ist schon immer ziemlich bescheuert, ja. Die halten uns alle für bescheuert, wirklich. Nein. Das denke ich immer, wenn ich immer diese ganzen Frauen- und Männerzeitschriften anschaue, dann denke ich immer, halten die uns eigentlich für blöd? Klar. Aber dann stehen wirklich attraktive Frauen in der Rewe-Schlange vor mir und kaufen sich dann so eine Gala. Oder nur so in Shape. Genau, ich wollte gerade sagen, ich finde es ja fast noch schlimmer, ja, so in Shape und in Touch, da, wo ich mir denke, das ist doch nicht dein Ernst. Du kannst du nicht 1,90 Euro oder keine Ahnung, wahrscheinlich kostet das nicht mehr so viel, aber kannst du nicht 1 Euro? Das ist doch die Abkehr von der bösen Welt da draußen einfach. Ja, aber das kann man ja auch nicht lesen, Wastel. Also davon mal, dass der Inhalt an sich bescheuert ist, ja, aber lies diesen Inhalt mal. Ich verstehe gar nicht, wie die Leute das machen. Ich druck solche Sachen. Du glaubst gar nicht, was bei mir alles für Scheiße über den Schreibtisch läuft. Da wird echt anders. Ich habe wirklich manchmal also einen starken Drang. Einmal die Fresse zu schlagen. Nein, einfach Männer und Frauen, die sich sowas kaufen, vor mir einfach zu fragen, warum? Ja, aber schau mal, das Spektrum ist doch, nimm doch die Blitz-Ilu. Keine Ahnung. Das ist doch wahrscheinlich auch einfach hingerotzt und Titten dazu oder sowas. Wer will denn sowas lesen? Und trotzdem haben die einen riesen Absatz. Naja, das mit den Titten kann ich ja verstehen. Nein, das mit den Titten kann ich ehrlich gesagt in Zeiten des Internets nicht mehr verstehen. Ja gut, okay. Ja, aber wenn du mal siehst, so diese ganzen Oma-Blätter irgendwie, die goldene Revue, die Goldene Post und also wo immer Helene Fischer und Florian Silbereisen drauf sind. Das kann ich aber ein bisschen nachvollziehen. Da sind da 15 Blätter. Die sind ja all das gleiche. Ja. Und da zeigen die ja, alle aber schau mal, das gleiche Bild und der eine sagt, 75. Oh, Helene, sie ist so traurig, der Florian verlässt sie. Das gleiche Bild, die zeigt die eine, ja, die heiraten bald und also das ist ja so. Aber wenn du eine alte 75-jährige Frau bist, dein Mann ist irgendwie vor 5 Jahren gestorben, du wachst in der Früh um 5.30 Uhr auf, weil die Blase drückt, ja, so. Und dann ist der ganze Tag vor dir, da kann ich schon verstehen, dass du irgendwie... Du brauchst eine Zeitung, wo 2 Drittel Kreuzworträtsel ist. Richtig. Und der Rest ja. ist irgendwie Trivialitäten für die kurze Aufmerksamkeitsspanne. Genau. Ja? So, und dann hast du mal irgendwie Kreuzworträtsel gelöst und irgendwie Florian und Helene irgendwie auf Malle beim Baden zugeguckt und so. Ja, und dann gehst du halt hin und brätst dir Bratkartoffeln zum Frühstück. So. Und dann liest du halt die nächste Geschichte. Ja. Schau mal. Das sind die gleichen Leute. Das kann ich, da habe ich so ein bisschen... Ja, aber da steht auch immer die gleiche Scheiße. Aber da bin ich milde mit solchen. Schau mal, du fragst dich doch auch, warum, wenn du in deiner Mittagspause zum Supermarkt schnell was essen holen gehst, warum die ganzen Omas gerade zu dieser Zeit hingehen müssen. Und die gehen nicht hin, weil sie jetzt gerade Zeit haben, sondern die gehen dahin, weil sie da wen treffen. Und das ist doch genau das gleiche Ding. Meinst du wirklich, dass Leute einkaufen gehen, um Leute zu treffen? Ja, selbstverständlich. Wenn du in dem Alter wieder bist, rausgehen. Mal wieder vor die Tür gehen. Ja? Und im Optimalfall triffst du dann die Nachbarin 3 Häuser weiter, die du schon irgendwie jetzt 2 Monate nicht mehr gesehen hast, aber mit der du eigentlich schon seit 30 Jahren in derselben Straße wohnst. Oh Gott. Bitte lass uns nie alt werden. Wieso? Ist doch schön. Ist doch schön. Musst du halt bloß mit Würde tun. Ja. Womit wir wieder bei dem Typen sind, der also bestimmt schon Mitte 50 ist, so einen langen Ziegenbart hat, Perlen reingeflochten auf einem Longboard jeden Tag Richtung, ah, wie heißt nochmal dieser Vollholz-Möbelhändler, Möbelum. Den sehe ich jeden Morgen auf der Leopoldstraße. Er könnte man. Denke ich mir, der ist einfach jung geblieben. Er könnte ja mein persönlicher Held werden. Also du, entweder du bleibst jung oder du alterst in Würde. Es ist ja auch okay, wenn du irgendwie hier der etwas ältere Professor bist und vielleicht einfach weißt, dass du so alt bist. Aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, dich einfach aufgibst, keine Ahnung. Wenn du deinen ersten beigen Mantel kaufst. Wie kam er denn jetzt auf das Parker. Thema? Keine Ahnung, Mann. Du kannst es ja nachhören. Wir kamen über die In Touch irgendwie und zu der neuen goldenen Revue oder die goldene Revue und dann zu alt. Aber jetzt nochmal zum Bier zurück. Langsam rieche ich auch das Weißbier. Ja. Aber ich finde es echt gut. Ich finde es auch gut. Ich weiß, wie du auf das Thema kamst. Über den Text da, ja. Ja. Ja, haben wir das Fasten behandelt? Nee, ne? Nicht, dass du dich hinterher wieder beschwerst, dass wir aufgehört haben. Bevor ja, das letzte Mal war es ja wirklich so, als wir gerade den inhaltlichen Höhepunkt erreicht haben, kam der Joe rein und hat dann leider uns so ein bisschen geknackt. Das war eher so ein Interruptus. Ja, ja, cool. Joitus Interruptus. Ja, Joitus Interruptus, genau. Grüße gehen raus an Joey, ja. Der hört uns nicht. Unbekannterweise. Egal. Der muss immer anstandshalber gegrüßt werden, ne? So. Ist leider krank. Was haben wir noch für ein Thema, Themenvorschlag hier aus dem Hause Wastel? Schlotterknie. Du hast schon so schön eigentlich angefangen überzuleiten. Auf? Ja, auf deine voluminösen Kosmetik-Dingse. Im ÖPNV. Du gehst ja. Du lässt dir die Sachen ja liefern, weil du nicht im Besitz eines Kleinwagens bist. Ach so, eines bist, Autos bin. Mit denen du die heim transportieren könntest. Ja, also gut. Im Rahmen der Verhandlungen über eine große Koalition. Gott hab sie selig. Wurde das Thema, glaube ich, gar nicht so hochgehoben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das eigentlich kam. Die Rede ist vom. Leute, die keine Ahnung haben, reden vom kostenlosen ÖPNV, also sozusagen, man muss nicht dafür zahlen, wenn man öffentlichen Personennahverkehr nutzt. Mhm. Allerdings muss das natürlich von irgendjemandem bezahlt werden. Ja. Deswegen würde ich das Ding eher fahrscheinloser ÖPNV nennen, weil letztlich muss der Steuerzahler halt dafür aufkommen. Wisst ihr noch genau, wie das irgendwie aufkam? Ich glaube, das ist jetzt im Rahmen dieser eventuellen Fahrverbote, die ja jetzt, ich glaube, jetzt vor dem Verwaltungsgericht in Leipzig wird ja gerade drüber verhandelt oder ich glaube Ende Februar ist da eine Verhandlung, ob Kommunen verantwortlich sind dafür, Fahrverbote auszusprechen, um die Feinstaubbelastung für die Bürger zu vermindern. Mhm. Ja, aber es war ja auch, glaube ich, im Rahmen dessen, dass es eine Vorbeugung war, bevor der Europäische Gerichtshof eine Luftverschmutzungsstrafe an Deutschland allgemein ausspricht oder sowas. Genau, die Idee ist sozusagen. Wir für ein Autoverbot. Ich glaube gar nicht, ob das wirklich eine Idee ist, sondern es wurde einfach mal so ins Blaue hinein formuliert. Wenn mehr Leute öffentlichen Personennahverkehr nutzen, dann sinkt die Luftverschmutzung, die Feinstaubbelastung. Wie können wir dafür sorgen, dass die Leute das mehr nutzen? Naja, wir machen es halt umsonst. Die Frage, die ich mir stelle, wenn wir jetzt mal das Beispiel München nehmen und würden das mal durchspielen. Mhm. Wir würden sagen, der öffentliche Personennahverkehr ist kostenlos. Mhm. Glaubt ihr, das würde zu einer signifikanten Reduktion des Autoverkehrs in der Stadt führen? Ich glaube, das würde im einstelligen Prozentbereich sich maximal auswirken. Ich glaube, dass es durchaus sinnvollere Möglichkeiten auch im Rahmen des allgemeinen ÖPNV innerhalb Münchens geben würde, als wie den kostenlos zu machen, um den Straßenverkehr zu reduzieren. Also der Punkt für mich ist der, also in München, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen Großstädten, ist ja der Hintergrund, dass Leute den öffentlichen Personennahverkehr nutzen oder nicht nutzen, in den zumindest für die Leute, die dann auf das alternative Transportmedium Auto umsteigen, nicht das Kosten, der Kostenaspekt. Mhm. Also die fahren Auto nicht oder die fahren würden nicht öffentlichen Personennahverkehr nutzen, statt einem Auto, wenn das sie nichts kosten würde. Weil, sind wir mal ehrlich, so teuer ist das ja nicht. Also für die Leute, die sich ein Auto leisten. Eine Monatskarte kostet irgendwie 40, 50 Euro für die ersten Ringe, 1 und 2 oder 3 oder so. Das langt nicht. Also du bist schon bei 60 aufwärts, aber ja, aber trotzdem. Also und deshalb, ich glaube, das würde halt nichts bewirken. Weil, wobei du jetzt wieder für die Leute, von für deiner Gehaltsstruktur sprichst. Nein, nein, also. Aber weil da unten sind natürlich 60 Euro im Monat viel Geld. Das, aber dies sind ja im Zweifelsfall nicht die Leute, die hier mit dem Auto durch die Gegend fahren. Die haben nämlich kein Auto. Also ich habe ja zum Beispiel gar kein Auto. Ja. So, ich fahre öffentlicher Personennahverkehr, ich könnte mir ein Auto leisten, aber ich sage halt für mich, ich glaube halt die Leute, die jetzt sagen würden, wow, jetzt ist umsonst, jetzt fahre ich mehr, öffentliche Personen, die haben eh kein Auto. Also weißt du, wo das so ein... Das Problem liegt meines Erachtens auch woanders. Das Problem liegt an zwei Dingen. Und zwar, das ist, wie du sagst, nicht der Preis. Punkt eins ist, dass einfach die Möglichkeiten, sich im öffentlichen Personennahverkehr zu bewegen, nicht in dem Rahmen gegeben sind, wie ich das vielleicht bräuchte. Sprich, wenn ich außerhalb des vielleicht S-Bahn-Einzugsbereichs im Landkreis München irgendwo wohne und da fährt zweimal am Tag der Bus, dann ist es mir scheißegal, ob der nichts kostet, wenn ich ihn nicht nutzen kann, für einen Arsch. Ja. Das ist der eine Teil an der Geschichte und der andere Teil ist, dass auch jetzt schon, ohne dass die Sachen kostenlos sind, total überlastet ist. Im Berufsverkehr, und da sprechen wir, das ist ja auch der Bereich, wo du den meisten Stau irgendwie hast, dass der vollkommen überlastet ist. Also ich fahre, wenn ich Frühschicht habe, fahre ich um 5.30 Uhr mit der U-Bahn und ich bin jetzt halt noch relativ weit außen, wo ich in die U2 einsteige. Und wenn ich einsteige, dann sind Sitzplätze, gibt es sowieso schon gar nicht mehr. Um 5.30 Uhr? 5.30 Uhr, du stehst Schulter an Schulter in dieser U-Bahn. Aber ihr habt auch eine der härtesten U-Bahn-Linien. Ja, aber warum, dann wegen BMW oder was? Egal, ob hart oder nicht. Der Punkt ist halt, du müsstest die Struktur einfach umbauen. Wenn du im Norden die Nordschleife mal bei der eine Ringbahn oder eine Nordschleife bauen würdest, dann könntest du quer ja, auch mit U-Bahnen. Genau. Ja. Und so musst du aber immer, du musst mindestens, egal von wo du herkommst, von Moser oder so, du musst bis zum Scheidplatz. Ja, und du darfst ja nicht vergessen, eure U-Bahn fährt auch noch über einen Hauptbahnhof. Das heißt, die ganzen Einpendler kommen ja, sozusagen direkt am Hauptbahnhof an und nutzen genau diese U-Bahn-Linien, die du halt auch nutzt, ja. Ich bin mir relativ sicher. Ich will das nochmal ganz kurz mit ein bisschen Zahlen unterfüttern, weil du ja sagtest, du glaubst gar nicht, dass der Effekt so groß ist. Ja. Also es gibt ja immer mal wieder so Nulltarife. Also zum Beispiel, ich zitiere jetzt diese Studie, die mal gemacht wurde von der oder in Auftrag gegeben wurde von der Piratenpartei im Abgeordnetenhaus in Berlin. Die haben ein Verkehrsinstitut der Uni Hamburg, glaube ich, beauftragt, das mal zu untersuchen. Also zum Beispiel gab es in Brüssel für Studenten ein kostenloses jährliches ÖPNV-Ticket, das hat die Nutzung unter Studenten um 50% erhöht. Das stelle ich nicht in Abrede. Ja, Moment. Du willst natürlich wissen, wie viel weniger fahren die Leute Auto. Genau. Und die Studenten haben im Zweifelsfall kein Auto. Richtig. Die sind vorher gelaufen oder Fahrrad gefahren. Genau. Ja, genau. Die fahren jetzt halt U-Bahn und Bus, weil es nichts kostet und sind vorher halt Fahrrad gefahren. Weil wir sind ja vom Thema Feinstaub gekommen. Ja. Und Feinstaub kriegst du nur runter, indem die Anzahl der Autos, die täglich durch die Stadt cruisen, runtergeht. Okay, ja, hier ist tatsächlich immer nur von der Nutzungsintensität klar, des ÖPNV. Das ist klar, die geht hoch. Das ist ja logisch. Wenn es umsonst ist, machen das mehr Leute. Aber das sind nicht die Leute, die halt die alternative Auto haben. Eben genau aus den Gründen, die wir gerade diskutiert haben. Also ich kann mich noch erinnern, das war aber nicht im Podcast, das war irgendwie separat, da haben der Jens, ich und der Martin mal sehr, sehr intensiv über dieses Thema öffentlicher Personennahverkehr, selbstfahrende Autos, bliblablub, autolose Innenstadt und so gesprochen. Kannst du dich erinnern? Das war ja so eine ganz hitzige Diskussion. Ja. Und weil wir, der Jens und ich, eher beide die Meinung vertreten haben, hey, lass uns einfach komplett die Innenstadt autofrei machen. Und da haben wir sehr lange diskutiert und da war ein Hauptargument von Martin, der selbst auch kein Autofahrer ist, war aber, ihn kotzt das jetzt schon so dermaßen an, wie überfüllt zu Stoßzeiten, der ist halt auch S-Bahn-Pendler, die öffentlichen Verkehrsmittel sind, dass das halt echt einfach nur noch, also er hat ja gesagt, das kannst du gar nicht mehr aushalten. Ich habe jetzt das Glück, ich bin nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel als Berufspendler angewiesen, weil ich immer, wenn längere Strecken fahre, also wie sagt man, Fernverkehrreisende, da ist es nicht für mich relevant, aber das, was du sagst, aber das ist das Gleiche. Ja, der nächste Schritt, dass man das eventuell auch kostenlos macht. Vielleicht nochmal ganz kurz. Also dieses Problem, das wird hier auch genannt, also dieser sozusagen häufigere Nutzung des ÖPNV aufgrund des geringeren Preises, nennen die Generation Effects. Mhm. Das ist eigentlich ein unerwünschter Mehrverkehr. Der erwünschte Mehrverkehr, Substitution Effect, also Nutzung des ÖPNV infolge des Umstiegs von einem anderen Verkehrsmittel. 66% der Studierenden stiegen aufgrund des geringeren Preises vom PKW auf den ÖPNV. Okay, Studenten jetzt. Also ich wie gesagt, auch wenn man jetzt, ich kam ja von München, wenn du dir anschaust, was hier so der Großteil der Bevölkerung für Karren fährt, ich glaube nicht, dass der Porsche Cayenne-Fahrer, dass der, weil es jetzt umsonst ist. Nein, halt, der macht das sicherlich. Also deshalb sage ich, ich weiß es nicht, wie viel es tatsächlich sind, ja? Aber ich glaube nicht, dass wir damit das Problem gelöst bekämen. Also ich denke gerade jetzt, wenn du die Automobilität irgendwie nimmst, auch da gibt es im Prinzip zwei Typen. Wenn du jetzt hier in München zur Stoßzeit in den Bus einsteigst, dann stehst du mit dem Bus auch im Stau. Und dann nutzt du zwar den öffentlichen Nahverkehr, hast aber effektiv keine Beschleunigung dadurch. Aber die Frage in dem Moment stellt sich natürlich, sitze ich lieber in meinem eigenen Auto im Stau oder sitze ich im Bus im Stau? Und das ist, denke ich mal, eine persönliche Geschichte. Ich sitze lieber im Bus im Stau, weil dann setze ich mich rein und lese mein Buch. Also wie gesagt, ich bewege mich jetzt, bin begeisterter Autofahrer, aber ich habe jetzt seit Jahren kein eigenes Auto mehr und ich bewege mich innerhalb von München entweder Fahrrad, zu Fuß oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und ich hätte auch kein Problem damit zu sagen, wir schaffen die Autos in der Innenstadt oder in der erweiterten Stadt kein komplett ab, ja. Aber dann musst du halt die Infrastruktur haben, damit das halt auch leistbar ist. Und das ist das, was ich glaube, was momentan nicht gegeben ist. Weil wenn du wirklich radikal sagen würdest, sagen wir mal, der ganze Bereich hier innerhalb des mittleren Rings ist alles autofrei, dann wird die ganze Stadt kollabieren oder der öffentliche Nahverkehr wird nicht funktionieren. Das kannst du ja so auch nicht. Also dein Problem ist ja auch nicht. Natürlich wird das kollabieren. Man muss das halt ordentlich, wie du es halt sagtest, ja. Man muss das halt ausbauen, ja. Man braucht Angebote, wo irgendwie die Autos hin sollen, mit denen die Leute reinpendeln. Dein Problem ist doch nicht der Autoverkehr generell. Dein Problem ist der Berufsverkehr, morgens und abends. Ob da untertags oder am Wochenende vielleicht ein paar Hanseln irgendwie durch die Stadt mit dem Auto durchfahren. Das macht, glaube ich, gar nicht so viel aus. Du musst halt, also meines Erachtens musst du versuchen, den Berufsverkehr aus der Stadt rauszubringen. Vergiss es. Ja. In München ist immer Stau. Ja, ist egal, um welche Uhrzeit. Das macht keinen Unterschied. Nee. Wenn ich mit dem Auto von mir zu meiner Oma fahre, kann die Strecke fahren in 10 Minuten. Aber von dir zu deiner Oma fährst du nicht durch München durch, sondern fährst nach Rammersdorf. Ah, okay. Da fahre ich von mir aus über den Ring durch. Und da fahre ich, entweder die Strecke in 10 Minuten bis 12 Minuten. Und das ist dann aber wirklich. Das mache ich untertags nach 10 Uhr morgens und vor 2 Uhr oder 3 Uhr nachmittags. Okay. Oder am Wochenende oder abends. Okay. Fahre ich in 10 Minuten durch. Wenn ich jetzt zu einer anderen Zeit fahre, dann brauche ich über eine Stunde. Genau. Es ist vollkommen, also durch die Stadt durch ist vollkommen. Ich bin nach Forst Inning gefahren. Wenn ich circa so 5:45, 5:30 sowas in der Früh losgefahren bin, habe ich ungefähr 35 Minuten hingebraucht. Nachmittags im Berufsverkehr zurück, auch über die Autobahn, habe ich teilweise bis zu einer Stunde gebraucht. Also mein Büro ist ja mit Blick auf den Altstadtring und da ist gefühlt immer Halligalli. Ja, aber wann bist du denn im Büro? Naja, von morgens um 8 bis abends. Von morgens um 9 bis abends um halb 6. Aber. Also ja, natürlich, also ich gebe dir schon recht, ja, da ist schon, natürlich ist da ein Unterschied in der Geschwindigkeit, wer fährt durch. Wer fährt in unter der Woche Untertag? Aber ehrlich gesagt, Handwerker und Lieferdienst. Aber was du meinst, ja, das weiß ich halt nicht, ja. Ich weiß es nicht. Und Außendienste tatsächlich, vielleicht, aber. Ich kann dir das nicht beantworten. Das ist für mich eines der großen Fragezeichen. Wer nutzt denn eigentlich irgendwie, boah, jetzt gibt es Wasabi-Nüsse oder wie? Wasabi-Erbsen. Alter Schwede. Wer nutzt denn eigentlich sein Auto, um durch die Stadt zu fahren? Das ist für mich ein großes Mysterium. Ich verstehe es nicht. Du nutzt dein Auto immer auch durch die Stadt durch, wenn es für dich effektiv schneller oder komfortabler ist, von Punkt A nach Punkt B mit dem Auto zu fahren. Aber das ist ja eine Frage einer persönlichen Nutzenfunktion. Nee, das oder? Ist nicht die Frage einer persönlichen Nutzenfunktion, sondern wenn ich versuche, nach Zamdorf zu fahren von mir, dann muss ich steige von der U2 in die U3, von der U3 in die U4, von der U4 in den Bus und dann muss ich nochmal im Bus umsteigen. Das heißt, ich habe viermal umsteigen, um von hier nach Zamdorf unter Umständen zu kommen. Und das ist, und wenn du dann noch im Berufsverkehr zu der Zeit eventuell unterwegs bist, nimmst du lieber das Auto und stehst da eine Stunde? Nein, ich nehme nicht zwangsläufig das Auto, aber dann stehe ich auch mit dem Bus hinterher. Ja, ja, klar. Noch. Okay, ja, natürlich. Und das ist halt immer, im Berufsverkehr würdest du das vielleicht noch machen, weil es für dich sich vielleicht ausgeht. Aber viermal umsteigen und wenn du irgendwie, oder wenn du in den Outskirts wohnst und du hast einfach das Problem mit der S-Bahn, sobald auch nur ein Flöckchen Schnee auf dieser Schiene ist, dass du stehst, drei Zugausfälle oder so. Ich verstehe jeden, der dann irgendwie sagt, leckt mich alle am Arsch, ich fahre im Auto. Und solange du das nicht verbessert kriegst, brauchst du auch den ganzen Scheiß nicht kostenlos anbieten. Aber die Sache ist doch die, man kriegt es ja verbessert. Ja? Ja, man muss ja im Grunde genommen nur den politischen Willen dazu haben. Man muss die Frequenz erhöhen und noch weitere Linien ausbauen. Ja. Aber du musst es zuverlässiger machen. Ja, aber warum macht das die Stadt nicht? Ich verstehe das nicht. Ich würde zum Beispiel mal. Meine Theorie ist ja, es macht die Stadt deswegen nicht, weil, ja, man hat ja hier BMW. Vergiss es. Autos first. Das ist Schmarrn. Das glaube ich nicht. Ja, aber warum nimmt die Stadt das Geld nicht in die Hand? Weil es nicht da ist, oder? Ja, was heißt denn das Geld? Aber das ist ja kein Phänomen, was München nur beschäftigt, sondern es beschäftigt ja alle Großstädte. Nein, es beschäftigt nur die Großstädte, die sich nicht damit frühzeitig befasst haben. Ja, aber dieses Verkehrsproblem hast du in Stuttgart ganz massiv auch. Das Verkehrsproblem hast du in Stockholm zum Beispiel nicht. Das Verkehrsproblem hast du in Amsterdam zum Beispiel nicht. Doch, in Stockholm sind die Straßen auch dicht im Berufsverkehr. Kannst du vergessen. Ein Spitzel von mir wohnt in der Nähe von Zürich. Und wir hatten letztes Mal die Diskussion, Schneefall, die ganze Nacht, geschneit wie Sau. Er geht morgens zur Bahn, die Bahn auf die Minute pünktlich und fährt in die Stadt rein. Wenn dann eine ganz andere Schweizer Bahn. Ja, aber ja, klar. Ja, nix, ja klar. Da steht eine ganz andere Schienenlogistik einfach dahinter. Weiß ich. Die es bei uns nicht gibt. Ja, aber warum nicht? Das ist ja das Problem. Diese Sachen musst du anpacken, nicht irgendwie das Ding kostenlos machen. Deswegen wirst du nie das Gros der Leute auf die Schiene kriegen. Oder ich nenne es einfach mal auf die Schiene, aber du den ÖPNV. Den ÖPNV. Von den Autos weg. Schau mal, nach Forst-Inning von mir, wo ich gefahren bin. Mhm. Wenn ich den ÖPNV genommen hätte, vergiss es. Fahre ich zum Hauptbahnhof. Fahr mit der S-Bahn nach Bad Schwaben. Das ist halt immer dieses Sternding, ja. Und da habe ich gar kein Sternding. Scheiß auf das Sternding. Ich hätte auch quer rüber. Scheiß auf den Stern, Mann. Hätte in dem Fall nicht viel ausgemacht. Ein Stern. Deinen Namen. Ich fahre mit der U-Bahn, ich muss in die S-Bahn und ich muss nach der S-Bahn muss ich in den Bus. Mhm. Also mal, lassen wir mal außen vor, dass jedes Ding pünktlich sein muss, damit ich den nächsten Anschluss erwische. Selbst wenn alles pünktlich ist, der Rainer, brauche ich eine Stunde 15 einfach, im Gegensatz zu 35 Minuten. Ganz ehrlich, das ist effektive Lebenszeit mit meinen Kindern. Und wenn du nach außen, innerhalb Münchens, ist... Aber du könntest auch mehr lesen, wenn du eine Stunde... Ja, schissen. Innerhalb Münchens ist der ÖPNV auch verhältnismäßig günstig, finde ich. Wenn du ein vernünftiges Ticket nehmen kannst, alles klar. Ja. Aber sobald du mal weiter nach außen musst, fängt die Sache langsam an, irgendwie teuer zu werden. Ja, ja. Wenn du eine normale Monatskarte brauchst, weil du nicht diese Isar-Karte 9 nehmen kannst, dann zahlst du, wenn du irgendwie, weiß nicht, zum 5., 6. Ring oder was raus, dann bist 120 du bei, Euro oder so. Das langt nicht. Nee? Dann bist du bei fast 200 Euro für die Monatskarte oder was. Das ist vollkommen absurd. Ja, teuer. Und gleichzeitig gibt es natürlich die Pendlerpauschale mit was, 30 Cent pro Kilometer? Weil ich mir dann auch denke, warum macht man das? Die kriegst du doch auch, wenn du ÖPNV nutzt. Nee, ja. Da kriegst du keine Pauschale, sondern da kriegst du dein Ticket bezahlt. Ja, nicht bezahlt, sondern kannst auch die Kilometer einfach ansetzen. Hast du recht. Brauchst ja kein Auto. Stimmt, ja, richtig, nach, was genau. Bringt, dass du ein Auto hast. Also ne. Also wenn die Pendlerpauschale kriegst du ja so oder so, ob du es jetzt mit Auto machst oder mit. Ja, bei mir ist es halt günstiger, wenn ich halt meine Kosten tatsächlich nachweise, ja, weil bei meinen 2 Kilometern. Also eins ist klar, dass du natürlich, wenn du den ÖPNV kostenlos machst, dass das eines der wenigen Dinge ist, wo Geringverdiener mehr von haben, davon haben, als wie Vielverdiener. Ja. Weil die natürlich die Kosten sowieso egal nutzt ist. Stimmt. Und Leute, die gar keine Arbeit haben, profitieren da wahrscheinlich von der meisten. Das meine ich ja eben, dass Studenten darauf umsteigen, ist doch klar. Ist doch okay. Das ist eigentlich eine gute Umverteilungsmaßnahme. Ja, aber sie führt halt nichts. Unsere Ausgangsdiskussion ging ja los mit Feinstaub. Und da hilft es halt nicht. Das glaube ich halt nicht. Ja, weil du dieses Substitut... Vielleicht nicht in dem Maße, wie man sich das... Wünschen würde. Wünschen oder, keine Ahnung, in seinen schlimmsten oder besten Träumen vorstellen würde, aber wahrscheinlich schon. Ja, aber... Ist halt die Frage, wie viel Verkehr du tatsächlich dadurch verringerst. Ich glaube halt, also ich... Ich meine, klar, der Handwerker da irgendwie da mit seinem Fiat Doblo durch die Gegend fährt oder mit seinem... Ich bin nach wie vor der Meinung, in München unter 10% steigen um, wenn es umsonst ist. Wenn du das Netz nicht ausbaust. Schau mal, es fehlt das Problem in München, du hast es gerade vorher gesagt, das ist das Sternsystem. Ja. Wenn du zum Beispiel in London, ja. Da gibt es... Ringsystem. Gibt es dieses Ringsystem, wo du auch in Berlin gibt es 2 Ringbahnen, die im Kreis rumfahren, wo ich einfach im Prinzip, wenn ich vom Nordwesten komme und in den Nordosten muss, dann muss ich nicht nach Süden und wieder nach Norden fahren, sondern fahre ich von Osten nach Westen. Und da muss es einfach einen ersten und einen zweiten Ring vielleicht irgendwie nochmal geben, auch in den Außenbereichen, dass du einfach von Garching nach Erding fahren kannst oder so ein Zeug. Und nicht irgendwie in die Stadt rein und wieder aus der Stadt raus. Das ist ja total irre. Dann natürlich, wenn du alle Leute über die Stammstrecke jagst, natürlich ist die total überlastet. Ich denke mir immer, warum sorgen eigentlich diese ganzen Speckgürtelgemeinden nicht für eine bessere Vernetzung miteinander? Weißt du, warum gibt es nicht so einen Expressbus zwischen, keine Ahnung, jetzt kenne ich mich im Norden am besten aus, Ismaning, Garching, Unterschleißheim, Oberschleißheim, was kommt danach? Dachau. So, weißt du, der da einfach nur eine Station pro Ding. Genau, wollte ich sagen, du musst einen Express. Es gibt von mir, vom Hart, gibt es einen Bus, der fährt bis Dachau. Der hat, glaube ich, ungefähr 127 Stationen und fährt 48 Minuten. Kann ich mich aber bei mir in den Bus setzen und bis Dachau Bahnhof fahren? Mhm. Ist alles wunderbar. Aber ist natürlich für Berufsverkehr vollkommen irrelevant, weil wenn der bei jedem Hundeschiss hält, ja. Das ist genau das, was du sagst, ein Expressbus ins Angebot nehmen und so. Aber du müsstest das, dein Problem ist halt immer das Gleiche, wenn du das versuchst, flächendeckend und tagesdeckend auszubauen, nutzt keiner. Ja, genau, die Dinge sind entweder leer oder total überfüllt. Ja, total überfüllt hat den Berufsverkehr, klar. Teuer. Aber entweder die sind total leer oder wenn du nicht willst, dass sie total leer sind, dann fährt der Bus immer dann, wenn du ihn nicht brauchst. Kein Bus, der in einer halben Stunde fährt, nutzt mir irgendwas, wenn ich jetzt irgendwo hin muss. Also mein Arbeitgeber hat ja zum Beispiel einen Pendelbus, der einfach sozusagen die unterschiedlichen Gebäude anfährt. Mhm. Ja? So, da fährt jede Viertelstunde fährt ein Bus von Königinstraße los, hin zum Nordgebäude, ja. Zum Westgebäude, zum Südgebäude, zum Ostgebäude. Das haben die ja bei BMW haben die das BMW, ja auch ganz exzessiv. Ja. Oder wir hatten das bei Siemens sogar, ein Pendelbus zwischen Erlangen und Offenbach. Also der ist zweimal, stimmt, der ist zweimal gut, am Tag gefahren, weil halt viele Leute gependelt sind und man nicht wollte, dass die immer Mietwagen und so nehmen. Ja. Und dann ist halt ein Bus morgens in Erlangen losgefahren und nach Offenbach gefahren und ein Bus Das sind natürlich ein bisschen längere Strecken, ja. Wie lange ist der gefahren? Anderthalb Stunden? Ja, zwei Stunden fast. Zwei Stunden. Ja, das ist natürlich ein anderer Ausdruck. Ja, ja, ich meine nur, aber oder in San Francisco siehst du morgens, kommen eine Armada von Bussen und sammeln die ganzen jungen Mitarbeiter ein, die dann im Silicon Valley arbeiten, in Anführungszeichen, also die dann bei Google, Facebook und so Cisco, weiter. Bla, bla, bla. Ja. Siehst du überall die Busse mit dem Logo von den Unternehmen drauf und die haben dann irgendwie WLAN und hast du nicht gesehen, also es geht schon, also du kriegst schon die Leute. Bis 2050 WLAN in allen Bussen. Ja. Ist halt einfach am Ende des Tages, es ist halt so ein Bequemlichkeitsding, ja. Wenn du halt weißt, okay, der Bus hält bei mir vor der Haustür und er sammelt mich ein. Und da sind wir wieder bei unserem Evergreen, Jens, den selbstfahrenden Autos. Wenn das mal funktioniert, ist das ganze Thema eh rum. Ja, ja, ja, wirklich klar. Vollkommen selbstfahrende Auto, dann haben wir dieses Problem nicht mehr. Weil dann sagst du halt einfach, ich will um 8.10 Uhr ein selbstfahrendes Auto haben. Das soll da bitte kommen, ja, und mich abholen. Dann kannst du angeben, ja, ich will vielleicht in einem Minibus fahren und bezahle nur 50 Cent. Ja. Oder ich hätte halt gern, dass mich die S-Klasse einzeln abholt. Dann zahle ich halt 10 Euro. Und da soll dann auch bitte folgendes Lied laufen. Genau. Und der Massagesessel auf soll Stufe 3 laufen. Und ich kann mein iPhone eindocken und er spielt und die außerdem Musik. Würde ich gerne noch nebenher duschen. Genau. Und der andere, der sagt halt, naja, ich gucke mir sogar noch ein paar Werbeclips an, wenn ich dann umsonst fahren kann. Ja. Also von daher, ich glaube, ich habe ja dir nach wie vor die Hoffnung, dass ich das Thema möglichst schnell in löst. In den nächsten 10 Jahren löst, ja. Da habe ich echt die Hoffnung, ja. 10 Jahre ist vielleicht utopisch, aber egal. No. Gut. Aber jetzt, Moment, warte mal, lass mal ganz apropos utopisch. Wenn du das Prinzip jetzt mal vom ÖPNV löst und das im Prinzip auf andere Lebensbereiche ummünzt, dass du sagst, Gesellschafts- oder vielleicht nicht Gesellschaftsoptimierung, aber Hinführung der Gesellschaft in diese oder jene Richtung, dass du zum Beispiel sagst, Nudging. Ja, das auch. Dass du zum Beispiel sagst, vegetarisches Kantinenessen ist kostenlos. Dass du... Also Nudging. Das ist doch Nudging. Das ist Nudging in Reinform sozusagen, ja. Du sorgst dafür, dass die Leute zum guten Leben angeleitet werden. Ja. Finde ich gar nicht. Also ganz ehrlich, es ist natürlich ein bisschen creepy, weil es hat schon was irgendwie von, ich steuere sozusagen, ja, irgendwie so, ich steuere durch Incentivierung. So komische Anreize irgendwie das Leben so, wie ich der Meinung bin, dass es sein sollte. Aber auf der anderen Seite, letztlich befinden wir uns ja schon so darin, ja. Ich meine, Pendlerpauschale habe ich gerade genannt, Kindergeld, Kinderbaugeld. Kinderbaugeld? Ja, Mehrwertsteuervergünstigungen und so weiter und so fort. Das ist ja im Grunde genommen alles nichts anderes. Das soll jetzt in der Großen Koalition mit eingeführt werden. Wenn du Kinder hast, kriegst du 1.000 Euro für maximal 12 Jahre pro Kind, wenn du baust. Es ist im Grunde genommen eine Erhöhung der Rendite für Besserverdiener. Also 3.000 Euro vom Staat zusätzlich, wenn du in München baust, vollkommen irre. Für 10 oder 12 Jahre, das sind 40.000 Euro, junger Mann. Ach so, jedes Jahr, oder? Jedes Jahr. Ach so, okay. Ich hab gedacht, das ist nicht wenig. Ich hab gedacht, du kriegst es und musst es in Jahren wieder zurückbezahlen. Nein, it's for free. So. Okay. It's all for free. Ja, okay. Aber klar, ich meine, du musst dir erstmal musst erstmal die Finanzierung stemmen. Du musst erstmal einen Kredit kriegen. Dafür brauchst du Sicherheiten, die gibt dir auch keiner. Aber also, um noch einmal jetzt darauf zurückzukommen, eigentlich gefällt mir das Prinzip, ja, so. Ja, die Frage ist ja, wer gibt vor, dass wohin, was für eine Richtung du nutzt. Genau, also letztlich, ja, ich gerade sagte, im Grunde genommen haben wir das ja. Die Frage ist ja nur sozusagen, in welche Richtung geht's? Ich denke, es gibt schon in großen Bereichen so eine Art Common Sense. Also wenn du jetzt Ernährung zum Beispiel nimmst, dass du sagst, okay, die sich gesund... Vegetarier. Ja, muss nicht vegetarisch sein, aber es gibt einen gewissen, sag jetzt mal, gewisses Ding an gesunder Ernährung, die wird vielleicht eher kostengünstig bis kostenlos angeboten. Ja, aber oder wo, du sagst, aber Sportangebote werden einfach kostenlos generell angeboten für die breite Masse. Ja, aber also ich meine, man kann da ja sozusagen daraus dann auch schnell wieder so Dystopien bauen, ja. Also wie zum Beispiel, wenn du nachweist, dass du irgendwie dreimal pro Woche mindestens 60 Minuten Sport machst, kriegst du irgendwie vergünstigere Krankenversicherung. Da sind wir hier bei Pleasureland und Quality Land und dann sind wir auch rucki zucki bei dem, was die chinesische Staatsregierung eigentlich schon anfängt, auch da irgendwie einzuführen. Alexa, wie viel kostet eine Haftpflichtversicherung bei Ergo Direkt? Nein. Ich habe auch die Haftpflichtversicherung. Ein praxisorientierter Grundriss. Schriftenreihe. Alexa, stopp. Alexa, halt die Fresse. Ich habe jetzt echt gedacht, weil man kann ja. Das ist nicht nett von dir. Schade. Ich habe eigentlich gedacht, man kann da jetzt eine Versicherung abschließen. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn du dann. Also, das wird nicht mehr lange dauern, dann wird das so sein. Weil die hat ja auch so Skills, denn momentan musst du die Skills ja installieren. Ich glaube aber, du kannst mittlerweile sogar für deine Versicherung so einen Skill installieren und dann kannst du da auch so Versicherungsfälle melden. Also im Sinne von Alexa, ich habe gerade die Vase runtergefallen oder mir wurde das Fahrrad geklaut oder sonstiges, ja. Und dann kommt so ein Andrea Nahles-Snippet, Badgie. Badgie. Wenn du dir selber deine eigene Vase runterschmeißt, zahlt keine Haftpflichtversicherung. Naja, also jetzt mal Schluss mit Alexa. Wir trinken jetzt das nächste Bier. Jawohl. Und zwar trinken wir jetzt ein Bier. Das ist ein Bier aus Italien. Ich war jetzt ja gerade auch ein paar Tage wieder in Südtirol. Barley Wine. Und da habe ich das abends auch schon getrunken. Also eine andere Sorte von denen, das ist Bira Balladin. Heißt Balaton vom Ballermann. Heißt die Brauerei. Und wir trinken jetzt ein Bier, das heißt von denen Super Bitter. Das ist also eins von deren, die nennen das Hoppy Beers. Also es geht wahrscheinlich auch wiederum in die Richtung IPA. Schauen wir mal. Falsches Glas. Es hat sage und schreibe 8%. Ich habe ein bisschen Angst davor. Das ist doch mal eine karamellige Farbe. Ja. Mittelstrahl vom Eigenurin, ne? So genau wollte ich es gar nicht wissen. Aber wenn das hier dein. Ja, da hast du aber lang geschlafen. Ja. Also. Es riecht gar nicht so doll. Hat die Hanfblüte intensiver gerochen. Wo hast du das her? Aus Italien? Aber so, Südtirol, ja? Südtirol. Also so ohne riecht es nicht. Also das erste hat am wenigsten gerochen. Bira Balladin. Warum hast du das jetzt ausgewählt? Warum ich es gekauft habe oder weiß ich jetzt, warum? Nee, warum du es jetzt, also ich meine, du hast ja hier sozusagen eine exklusive Sammlung der feinsten Craft-Biere Europas und Amerikas. Na, wir waren ja jetzt, wir sind ja bis jetzt sehr hell unterwegs, wir steigern uns jetzt. Wir sind jetzt von einem sehr hellen Pale Ale über ein hopfiges Weißbier hin jetzt zu einem richtigen IPA eigentlich, oder? Ich weiß, tu mal hier. Leo mal. Bevor wir dann Lupolo. Was? Lupolo mit Doppel-P. Willst du mich beleidigen? Deine Mutter beleidigt dich. Also ich glaube, wir trinken dann nachher, trinken wir halt nochmal wieder ein dunkles, dass du auch was davon hast, Jens. Ja, das letzte Mal war ich doch sehr zufrieden. Was? Lupolo. Nein, Doppel-P. Lupolo. Lupolo. Lupolo. Das nachher erkennen. Hüpfen. Was? Hüpfen in den Mund. Kann ich sein. Lupolo heißt Hüpfen. Ja, aber Ingredienti kann ich gerade noch lesen. Aqua ist Wasser. Malto d'Orso wird Malz wahrscheinlich sein. Mhm. Und Lupolo? Hopfen. L-U-P-P-O-L-O. Ja, O-L-O. Ja. O-L-O-L-O hinten. Lupolo. Otto Ludwig Otto. Ja, da ist Hüpfen drin. Es ist geschüttelt, nicht es ist gehüpft, nicht gerührt. Ah, klar, eigentlich. Also hier steht drin, ich lese euch mal vor. Ja. Super Bitter is undoubtedly follows the current trends of bitter beers. But without taking it too far, Super Bitter has sure plenty of hoppy sense given the generous use of particular type of American hops called Amarillo. But it remains true to its Ballantine identity and strikes a perfect balance with notes of caramel, dried fruit, and the bitterness of the hops. Super Bitter, just as its famous bigger sister, will entice you to spend time with others and socialize. Na dann. Also, wenn wir jetzt nicht socialize, dann weiß ich auch nicht. Drink responsibly. Genau. Drink responsibilitari. Also ich finde es so semi. Hast du schon probiert? Ich habe schon mal probiert. Ja, das la, muss la, ich auch gerade denken. La, la, la, la, la, la, la. The good Tony Christie. Castillo Amarillo. This is the way to Amarillo. Ich glaube, dieser Amarillo-Hopfen wird ziemlich häufig verwendet. Ja, das ist ein ziemlicher Klassiker. Oh, das haben wir eine ganz komische Grundnote da hinten dran. Ja, irgendwie ist es schon das Karamellige. Und dann kommt so ein bisschen das Hopfige raus. Also. Ich mache mich jetzt ein bisschen lächerlich, weil wenn ich kein schlechtes Urteil abgeben kann. Also ich finde es auch nicht so mega gut. Ich habe noch ein anderes getrunken bei denen im Hotel von Ballantine. Bier der Ballantine. Das war Rock'n'Roll hieß das. Das war aber auch nicht so dolle. Naja. Ein Versuch war es wert. Weiter geht's. So. Ich glaube, Sommelier musst du auch lernen. Ganz ehrlich, ich glaube, es gibt wenige Dinge im Leben, die schwieriger zu beschreiben sind als Gerüche und Geschmäcke. Ja, ja, mit Sicherheit. Eine Farbe kannst du irgendwie anhand von Vergleichen beschreiben, aber etwas zu bestimmen und dann zu sagen, das ist es. Es gibt doch diesen Beruf des Parfümeurs. Ja. Und so Parfümeure können irgendwie Tausende von Gerüchen voneinander, also die können die nicht nur benennen, sondern die können die auch abgrenzen. Voneinander unterscheiden, ja, also wirklich abgrenzen. Übung. Und du musst, es ja, gibt schon, glaub, da musst du schon auch es gibt schon auch so, für haben. Also, es gibt schon auch so super Riecher, also wir waren da in Frankreich, da wo diese ganzen Parfüms hergestellt werden, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, aber da hast du auch so Riechproben, Dingsies machen können. Du meinst eigentlich, dass du ganz klar ich kann Koriander vom Pflaumen unterscheiden kannst, aber nicht, wenn das irgendwie so. Zehnte Mal ist das, was du. Nee, das zehnte Mal nicht, wenn du nicht weißt, dass das eine Koriander, sondern eine Pflaume ist. Also bei wem ist, also ich bin da wirklich der totale Analphabet, was Gerüche gut, angeht. Ich bin da auch nicht gut. Ich kann nicht Zitrone von Orange unterscheiden manchmal. In dem Fall würde es Analphabet heißen. Analphabet. Stimmt. Ja, aber das ist echt nicht so ohne, ja. Das fand ich ja, als ich zum ersten Mal das Parfum gelesen habe, das war ja tatsächlich so ein bisschen. Und ich dachte, du hast es geschrieben. Ist das nicht dein alter Ego, Patrick Süßkind? Ja, genau. Ah. Aber das war doch schon irgendwie, dass das so eine neue, also für mich hat das wirklich eine neue Erfahrungswelt aufgemacht. Aber vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen Hatte ich neulich, ich habe ein Buch gelesen, Vintage hat es geheißen und ging darum, dass sie auf der Suche nach einer Gibson-Gitarre sind, von der nie klar ist, ob die wirklich richtig produziert oder bloß als Prototyp hergestellt worden ist. Und da kriegst du unglaublich viel über Gitarrenbau, über die Gitarren der verschiedenen Hersteller und über Bluesmusik der 20er Jahre und so mit. Und wo du so ein Buch liest und dann so machst so Peng, Peng. Es gibt hier eine Welt, die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, die ist aber unglaublich interessant. Mhm. Hast du selten im Leben so ein Erlebnis. Also das war eine kleine Offenbarung. Ja, also ich finde tatsächlich so das Parfum, das war wirklich so. Ah, man kann tatsächlich über sowas dann auch sprechen und das auch so gut beschreiben, dass es irgendwie so ein Leser fesselt. Ich habe es nicht gelesen, wenn ich ehrlich bin. Aber du hast den Film gesehen, oder? Auch nur so mal halb, ja. Im Halbschlaf, er war gerade am Schnüffeln. Ich habe gerade, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich es doch gelesen habe oder so. Das ist bestimmt gelesen, ist doch eigentlich so ein bisschen so Deutsch Kanon, oder nicht? Ja. Ja, jetzt machen wir nochmal die Dinge hier. Das ist gut. Leer. Nee, oder? Doch. Ich habe, glaube ich, 3 Nüsse gehabt. Wie war das? War ja nur noch ein Stückchen drin. Ach so, ich dachte, also, die hast du. Was war denn da eigentlich hier noch so ein Zusatzgerät da drin? Was denn für ein Zusatzgerät? Na, hier so ein kleines. Das war die Speed-Ticket. Die Wasabi-Nussschleuder. Die Früchtschleuder. Ja. Gut, wollen wir damit das Thema ÖPNV beerdigen und zum Thema Heimat kommen? Heimat? Oh, Heimatminister. Heimatministerium, genau zu sein. Das gefällt mir, ja. Okay. Ich habe ja gesagt, ich will mal wieder ein bisschen über Politik reden. Vielleicht fangen wir erstmal ganz easy peasy an. Ja. Große Koalition. What's your take, Kai? Ich finde es, wie soll ich mich denn ausdrücken? Es hat so ein bisschen was von Soap Opera. Ja. Und also ich glaube nach wie vor, dass es jetzt vielleicht die beste Lösung ist. Irgendwie. Also ich glaube, es muss jetzt einfach mal irgendwie weitergehen, ja. Ich glaube halt nicht, dass die große. Warum sagst du das? Weil ich jetzt einfach mal, ich finde es gut jetzt mal, dass es mal ein Strich drunter ist, weil ich glaube, Neuwahlen werden da auch nichts bringen. Ist ja noch nicht. Ja, aber hast das du. Ist ja, das ist ja, der, ja, ja, es ist der, noch nicht, der, aber. Das ist ja der Moment, wo ich finde, wo es jetzt gleich mal richtig dann spannend wird, wenn nämlich die SPD-Basis sagt: Nö, wollen wir nicht. Ja. Wollen wir nicht, was dann nämlich die SPD-Führung sagt. Ob sie dann einfach sagen: Okay, hiermit ist diese Runde beendet. Oder ob die sagen: Ja, nee, wir machen das jetzt trotzdem. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich finde das wirklich interessant. So, ich meine, was will denn diese große Koalition? Also, ich meine. Ich verstehe mal nicht. Also ist sozusagen der politische Status quo einen, den man haben will oder nicht? Also für mich kann ich ganz klar sagen, nein, den will ich nicht haben. Ja? Ich finde, dass wir eigentlich seit 15 Jahren nicht, oder eigentlich schon länger, ja, über ein Jahrzehnt nicht die Themen so politisch repräsentieren, die ich gerne repräsentiert haben wollte. Bin ich bei dir, aber der Punkt ist. Und ist dann tatsächlich gut, dass das sozusagen nochmal 4 Jahre weitergehen soll? Naja, was ist denn die Alternative? Also ich meine, ganz ehrlich, okay, was würden denn Neuwahlen bringen? Lass uns mal bitte nicht darüber reden, weil, also ich weiß nicht genau, wie tief ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt. Es gibt keinen Weg zu Neuwahlen. No way. Es wird keine Neuwahlen geben. Ja. Das ist die Alternative. Also das Grundgesetz sieht es faktisch nicht vor, weil was passiert, dann wenn die sich nicht einigen, eine Minderheitsregierung. Wird der Bundespräsident sagen, liebe Leute, ich schlage einen Bundeskanzler vor. Ja. Mhm. Dann wird die Merkel sagen, okay, schlag mich vor. Und dann muss die im ersten Wahlgang muss die ja mit absoluter Mehrheit gewählt werden. Die wird sie nicht bekommen. Ja. Im zweiten Wahlgang, dann haben die 2 Wochen Zeit, sich irgendwie da im Parlament irgendwie zu ruckeln. Im zweiten Wahlgang muss man auch noch einen Bundeskanzler mit absoluter Mehrheit finden. Danach gibt es aber einen dritten Wahlgang. Und da ist der dritte Wahlgang ist Mehrheit. Einfache Mehrheit. Ja. So, das heißt, da kannst du auch Bundeskanzler werden, wenn du nur 10% der Stimmen auf dich vereinst. Wenn der andere Kandidat nicht mehr und hat. Und danach gibt es erst zwingend Neuwahlen. Ja. Zu Neuwahlen kommt es tatsächlich erst, wenn dieser dritte Wahlgang scheitert, also wirklich sich niemand als Bundeskanzler aufstellen lässt und auch niemand einen eventuell aufgestellten Bundeskanzler wählt. Oder dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man sozusagen so einen Proforma-Bundeskanzler wählt und der über ein konstruktives Misstrauensvotum. Aber ich glaube, das resultiert. Über die Vertrauensfrage. Aber das resultiert ja noch so aus der Weimarer Republik heraus. Genau, also Neuwahl ist nicht die Option, ja, die wir gegenüber eine große Koalition stellen sollten, sondern wir sollten lieber die Frage stellen: große Koalition oder Minderheitsregierung? Wenn wir sozusagen das schon so relativ sehen wollen. Wobei ich bin ja eher so ein bisschen mehr Anhänger dieser These, lasst uns mal über absolute, also wollen wir sowas wirklich oder wollen wir es nicht? Was wollen wir? Also, Entschuldigung, nicht wollen wir etwas, sondern finden wir es gut oder finden wir es nicht gut? Ich verstehe. Was jetzt konkret? Eine große Koalition. Eine große Koalition. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum, wenn du das jetzt hier mal so aufdröselst, warum die SPD zum Beispiel nicht einfach sich stur schaltet und sagt, Minderheitsregierung. Da bringe ich doch viel mehr von meinen Themen durch, als wie bei einer großen Koalition. Ja, aber deine Grundthese ist ja, dass die SPD überhaupt Themen hat, die sie durchbringen will. Ja, die wird sie schon. Und das glaube ich nämlich, also mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Ich glaube, die SPD will gar keine Bürgerversicherung. Ich glaube, die SPD will gar nicht tatsächlich Umverteilung. Ich glaube, die SPD sieht es gar nicht so, wie man immer das Gefühl hat, dass die SPD. Ja, die Frage ist ja, wer ist denn die SPD? Also das genau, ist jetzt richtig, die, genau. Sind das jetzt ja, die Führungskräfte? Also ich in glaub, dem konkreten Fall muss man wahrscheinlich schon, ja, aber über den SPD-Vorstand reden. Genau. Und da habe ich eben nicht das Gefühl, dass die wirklich an einer ernsthaften sozialdemokratischen, und darunter verstehe ich sozusagen Umverteilung, Gerechtigkeit und so weiter und so fort, dass die wirklich an so einer Politik interessiert sind. Ich meine, wenn du dir Olaf Scholz anschaust, der jetzt Bundesfinanzminister werden soll, der ist halt alles andere als Sozialdemokrat. Ja, der wird das ist ein linker CDUler. Ja, der wird Schäuble 2. Der wird Schäuble 2. Ja. Ja, das, aber du hast natürlich, weißt du, die Union ist auch nicht mehr das, was sie vor vielleicht 15, 20 Jahren nochmal war. Also die sind auch bedeutend mehr in die Mitte gerückt. Du ja, hast irgendwo in diesem richtig. mittleren Links-Rechts-Bereich hast du ein ziemliches übergreifendes Larifari, genau. Wo die liberalen CDUler ist, ja, und, genau. und die konservativen SPD. Genau, so. Und genau das ist natürlich auch volksläufig das Problem, dass sich damit keiner mehr so richtig identifizieren kann, weil das so ein bisschen heute so, morgen so ist. Und deswegen gibt es ja auch diese Volksparteien an sich nicht mehr. Weil wenn du zwei Ecken des Volkes hast, eher sozial oder eher konservativ, dann sind die ja nicht mehr dadurch repräsentiert, weil die Repräsentanten ja jeweils die andere Ecke ein Stück weit mitrepräsentieren. Okay, ich will wieder zurück auf meine, ja, genau, ja, auf genau, meine was Frage wir davon halten, ja. Zu Kai. Warum sagst du die Aussage ja besser als, also jetzt müssen wir da mal langsam wieder. So, ja, weil ich meine, letztlich ist doch nichts passiert die letzten 12 Jahre. Nee, einfach vor dem Hintergrund, dass aus meiner Sicht, und dann sind wir wieder bei diesem Argument der Neuwahlen, auch wenn es die nicht geben wird, dass das auch nichts ändert. Also will heißen, ich glaube halt, dass wir. Ja, aber glaubst du nicht, dass so eine Minderheitsregierung was ändern würde? Zu was würde das denn führen, aus deiner Sicht? Dass sich dass dann weniger von der CDU bzw. Merkel und SPD dann durchgesetzt werden kann, weil die Opposition da dann entsprechend stärker ist? Oder, oder warum meinst du, dass das was ändern würde? Jens wird gerade gestreichelt. The Chewy. Nee, ich glaube, also gar nicht mal inhaltlich politisch auf direktem Wege, sondern mehr um dieses, okay, jetzt lasst uns mal über Inhalte streiten. Ja. Also ich finde, dass einfach, die sich dass mehr so abarbeiten kurz, würden. Ja, genau. Also dass man wirklich so, weißt du, da ist sozusagen eine Regierung irgendwie, die wird nur geduldet von allen anderen, aber kann im Grunde genommen keine Mehrheit auf sich vereinen. Und jetzt müssen die halt irgendwie versuchen, Mehrheiten zu organisieren und Themen sozusagen im Bundestag zur Abstimmung bringen, die ja dann trotzdem irgendwie weiß mehrheitsfähig, nicht, dann, sind. Mehrheitsfähig sind. Mhm. Ja? Das heißt, es kommt letztlich, oder also weiß ich nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Chance doch größer ist, dass man einfach mal eine öffentliche Debatte über politische Inhalte hat. Also will heißen, du glaubst halt einfach, dass die Inhalte beziehungsweise die Debatte dazu halt dann einfach immer in der kleinen Klüngelei zwischen SPD und CDU stattfindet, weil die einfach wissen, okay, wir können ja, ich meine, letztlich definieren die halt in den Kabinettssitzungen am Mittwoch, definieren die halt, was sie dann durch den Bundestag prügeln. Ja, ja. Ja? So. Und da findet kein öffentlicher Diskurs statt. Ja, so frei nach Habermas, lasst uns mal als Gesellschaft irgendwie so auskämpfen über ja, so einen öffentlichen Diskurs, wo wir eigentlich hinwollen. Das findet ja nicht statt. Also was du eigentlich willst, ist wieder mehr Themen wählen als Parteien wählen. Nee, mir geht es gar nicht ums Wählen, sondern mir geht es wirklich um die Zeit dazwischen. Ja, aber das startet ja, du musst ja irgendwie, entweder du schaffst eine irgendeine Art. Ich will Gestaltungswillen, ich will jemand haben, der sagt, Folgendes kann ich mir so und so und so und so vorstellen. Volk, was haltet ihr davon? Lasst uns darüber reden. Aber du willst ja nicht nur jemanden, der sagt, ich mach was, sondern du willst ja auch jemanden, du, als du persönlich, jemanden, der sagt, ich mach was so, wie du willst. Das Bier ist doch gut. Probier das jetzt nochmal, nachdem es so ein bisschen Luft bekommen hat und so ein bisschen gestanden ist. Ja, ist okay, also ist echt karamellig so ein bisschen, ne? Ich finde das sehr gut. Also ja, natürlich will ich sowas. Ich denke, dass halt einfach, erstens mal denke ich, dass die Gesellschaft viel differenzierter geworden ist, als es das vielleicht vor etlichen Jahren noch war. Da hast du dich immer irgendeinem Lager ein Stück weit gab's da eigentlich zwei Lager oder drei zurechnen können. Und von daher wird es immer schwieriger, dass sich ein Großteil der Bevölkerung komplett, repräsentiere. Wenn du mal, auch in den 90ern noch nimmst, warst du entweder grün oder du warst schwarz. Aber Aber was jetzt, lass uns doch mal bitte über Inhalte reden und nicht darüber, ob du jetzt irgendeine Partei gut findest. Nein, das hat nichts damit zu tun, weil da die Inhalte auch noch klar voneinander separiert waren. Warst du entweder für die einen oder für die anderen. Aber sie haben inhaltlich mehr gestanden. In den späten 80ern, Anfang der 90er, da hatte die Union einfach de facto kein Umweltthema. Und jetzt ist es natürlich überall Thema mit dabei. Du hast alle Bereiche mittlerweile vermischt. Aber wo hat denn die Union Umweltthema? Da kommst du doch gar nicht drauf. Den Atomausstieg. Das ist doch kein Umweltthema. Natürlich ist es ein Umweltthema. Wo ist denn das ein Umweltthema? Wir stellen im Grunde genommen die Kohlekraftwerke weiterhin als Grundversorgung für unsere Energienetze. Ja, das ist doch ein Umweltthema. Der Ausstieg aus dem Atomstrom ist doch bitte kein Umweltthema. Es wäre nur ein Umweltthema, wenn es tatsächlich ordentlich auf regenerative Energien gehen würde. Ja, aber was wir doch machen, ist im Grunde genommen, die Kohlekraftwerke noch 10, 20, 30 Jahre weiter zu betreiben. Ja, aber damit triffst du doch eine Aussage zu diesem Thema. Das hat die CDU auch in den 80ern gemacht. Also da hat sich nichts geändert. Das war aber also meines Erachtens nicht in der Art und Weise. Die waren in den 80ern noch nicht so PR getrieben, ja. Heute verkaufen sie es ja, dass sie irgendwie die schönen Ökos sind. Sind sie es aber faktisch nicht, ja. Das ist genauso wie wenn Merkel irgendwie als die große Retterin der Flüchtlinge gefeiert wird und gleichzeitig macht sie aber hier irgendwie in der EU, bauen sie im Grunde genommen jetzt mittlerweile so Konzentrationslager an den Außengrenzen der EU, ja, wo ich mir dann denke, hä? Wo ist denn da humane Politik der Kanzlerin? Also, ja, PR-technisch sind die schon weit voran mittlerweile. Aber du, inhaltlich nicht wirklich. Aber du bist inhaltlich, du bist nicht mehr solitär in deinem Bereich. Sondern trotz allem vermischt sich das alles, deine Kernthemen vermischen sich immer mehr mit allen möglichen Kernthemen von allen anderen. Und deswegen wirst du nie im eigentlichen Sinne dich mehr so von den anderen loslösen können. Das hat im Moment, habe ich das Gefühl, die AfD macht irgendwie, sag ich jetzt mal von mir, nennen wir es mal Fremdenfeindlichkeit zu dem Thema. Aber das ist schon, auch da ist jetzt im Prinzip, ist es auch schon soweit. Die CSU kapert das ein Stück weit. Die CDU fängt an, das in leichten, möglichen für sie Bereichen irgendwie mitzukapern. Die FDP kapert das auch ein Stück weit für sie. Und selbst in manchen Bereichen, die Grünen und die SPD tragen das mit. Die einzigen, die da natürlich voll... Die Grünen machen ja auch voll auf Heimat, ja. Und Sarah Wagenknecht sagt ja auch immer, wir müssen hier als linke Sammlungsbewegung auch die Proletarier mitnehmen, ja. Und da muss man halt auch die Sprache sprechen, ja. Ja. Aber das heißt jetzt, um jetzt mal wieder auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Also, warum habe ich gesagt, naja, es muss ja mal irgendwie weitergehen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir nicht so im Klaren darüber, dass halt letztlich der Weg zu Neuwahlen doch so verwehrt ist, also dass es dazu nicht kommen wird. Eben einfach auf, weil ich glaube, Neuwahlen würden dazu führen, dass wir noch fragmentierter sind. Also dann hätten wir halt eine SPD mit 17% und eine AfD mit 15% und die Grünen mit 12% und. Ja, aber ist es denn ein Problem? Nee, aber dann wäre halt trotzdem die Regierungsbildung genauso schwierig, wie es jetzt ist. Also es würde an der aktuellen Paz-Situation nichts ändern, das meine ich damit. Das heißt, dann wären wir wieder vor der Fragestellung, also machen wir eine große Koalition oder machen wir halt eine Minderheitsregierung. So. Und so würde es ja jetzt auf die Frage hinauslaufen, ist große Koalition das, was wir wollen? Oder ist das, was die Parteien wollen? Oder wollen sie eine Minderheitsregierung? So. Und was die CDU will, ist klar. Jetzt ist halt die Frage, was die SPD will. Ich finde das halt echt beschämend, was da jetzt in den letzten 2-3 Wochen abging, ja. Das ist schon echt bizarr, ja. Also denkst du echt, du bist im Kindergarten, ja? Ja. Ja. Also, ich meine, man muss sich ja mal überlegen, dieser Martin Schulz. Wann ist der zum Parteivorsitzenden gewählt worden letztes Jahr? Ja, vor einem Jahr ungefähr. Ungefähr, oder? Ja, ungefähr vor einem Jahr. Gutes Jahr ist es, glaube ich, ja. Also der ist ja wirklich eine Witzfigur. Ja? Ich glaube, der ist nicht besonders intelligent. Ich finde auch nicht, dass der Charisma irgendwie ausstrahlt. Und das Einzige, was man ihm, glaube ich, so zugutehalten konnte, war Engagement. Ja, Engagement und irgendwie so ein bisschen Erfolg, so. Als Präsident des Europaparlaments, ja, so, aber dieses Erfolgsmomentum hat er nicht mitgenommen. Genau, so, das, also jetzt ist er ja so der Vollloser. Ja, der, ganz ehrlich, also der war ja, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, also er ist dann irgendwie mit 100% der Stimmen zum Parteivorsitzenden gewählt worden, okay, und dann hieß am Anfang, ja, und jetzt kommt hier der Messias. Und dann ist das ja nach 6 Wochen ist es total verpufft, ja. Ja, aber ich meine, das Interessante ist ja, wenn du da nochmal zurückschaust, ich habe das mal so ein bisschen versucht, irgendwie nochmal zu rekapitulieren, das ist ja tatsächlich so gewesen, dass, also da war sozusagen Gabriel, der gesagt hat, ich gehe nicht als Kanzlerkandidat rein, sondern hier unser Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl ist Martin Schulz. Ja. Ja, und dann ist er da irgendwie angetreten, hat gesagt, okay, ich will das Thema Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Europa und so die ganzen Sub- und Unterthemen irgendwie groß rauskommen lassen, ja. Mhm. So, und dann ist er mit 100% gewählt worden, ja, beim SPD-Parteitag. Mhm. So. Und dann kam nichts. Ja. Und es kam nichts. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, also wir stellen dann unser Wahlprogramm, stellen wir dann bla bla bla vor. So, und dann kam dieses Wahlprogramm raus und da standen nur Phrasen drin. Nur Phrasen. Mhm. Ohne Inhalt. Und genauso ging das weiter. Ja. Die ganze Zeit. Und dann, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, dann sind die irgendwann total auf diese Flüchtlingsschiene umgestiegen bei der SPD. Ja. Ja. Also soziale Gerechtigkeit war dann irgendwie so, haben sie dann gemeint, ja, das haben wir jetzt genug gespielt, aber da kam überhaupt nichts. Ja. Und dann haben sie irgendwie hier dieses Thema Flüchtlinge gebracht. Und kannst du dich noch an das Kanzlerduell erinnern? Ja, das war auch. Das war nur Flüchtling. Ja. Nur Flüchtlinge. Und ich mir denke, sind das jetzt mittlerweile, also ich meine, keine Inhalte in den Kernthemen der SPD? Ja. Und dann lassen die sich da auf so ein Gelaber, ja, wer geht sozusagen weiter in die rechte Richtung, ja. Also ich meine, das war nur konsequent, dass die irgendwie damit nicht erfolgreich sind. Ja, und die Frage ist jetzt halt, also geht jetzt halt die SPD den Schritt und sagt, okay, komm, das Ich weiß nicht, ob ihr das alles gelesen habt, aber ich habe irgendwie Kommentare gelesen, da hieß es dann irgendwie, ja, also man hätte irgendwie aus Verhandlungen gehört, also dass die SPD ja bei vielem kompromissbereit gewesen wäre, aber nicht bei der Postenverteilung. Und da musste dann die CDU tatsächlich also diesen Finanzministerposten. Ja, da musst du dir überlegen, also was das bedeutet, also was das im Umkehrschluss heißt. Das heißt, sie haben eigentlich gesagt, naja, Themen sind uns eigentlich egal. Hauptsache, richtig, wir haben als Parteispitze, exakt, kriegen wir hier unsere Plätzchen. Ne? Richtig. Ja. Wo ich mir denke, weißt du, die sind eigentlich bei den Bundestagswahlen so ultra schwach gewesen, aber dann hinterher mit der Union in so einer unglaublich starken Verhandlungsposition und dann schaffen die es nicht, ihre vermeintlichen inhaltlichen Punkte da reinzubringen in den Koalitionsvertrag? Ja, das ist ja das, was du sagst. Du glaubst und nicht mehr dran, dass die nicht mehr für die nicht Themen mehr, dass einstehen. Die wirklich inhaltlich die Themen vertreten, die sozusagen sozialdemokratischere Bevölkerung tatsächlich gerne der SPD noch anbieten. Ich glaube, dass die innerparteilich schon solche Grabenkämpfe führen, dass die überhaupt nicht mehr zur einheitlichen Themenstruktur kommen. Naja, doch, sind sie ja jetzt. Das Lustige ist halt nur, dass das meines Erachtens der Vorstand halt so mittlerweile so komplett in die CDU-Richtung abgedriftet ist. Das ist halt das, wenn du versuchst, Opportunist zu sein. Wenn du keine Meinung mehr hast, sondern nur noch versuchst, die Meinung von wem anders zu übernehmen. Weil du der Meinung bist, grundsätzlich, dass du mit deiner Meinung bloß entweder gewinnen oder verlieren kannst und bevor ich verliere, nehme ich lieber die Meinung von allen so ein bisschen an. Everybody's darling, everybody's fool, darauf läuft es am Ende des Tages hinaus. Und damit, das merken die Leute natürlich auch. Ja, aber die Frage ist jetzt einfach, okay, wie geht's da jetzt weiter? Also, du sagst, Neuwahlen ist eh kein Thema, dann heißt es im Umkehrschluss, okay, wir haben vielleicht eine Minderheitsregierung. Nee, warte mal, noch ganz kurz. Also jetzt stimmt ja sozusagen die SPD-Basis ab. Das heißt, jedes Mitglied hat theoretisch eine Stimme. Ja. So. Sind ja auch noch einige dann eingetreten. Jetzt habe ich letzte Woche einen Podcast gehört. Mhm. Der hat sich damit befasst, wie sieht denn eigentlich die demografische Struktur der SPD-Mitglieder aus? Mhm. Interessante Frage, ja. Was glaubt ihr denn? Ich würde sagen, 50% jenseits der 55 und der Rest verteilt sich so zwischen 18 und 49. Wobei ich glaube, dass nicht mal 30% der SPD-Mitglieder sind unter 30 Jahren. Ja, klar. Hätte ich es auch nicht gesagt. Ungefähr 50% der SPD-Mitglieder sind älter als 65, glaube ich. 50% über 65, da lag ich ja gar nicht so schlecht, ja. Das heißt, und wenn ihr, und dann gibt es halt noch so Umfragen, ja, und da ist halt ganz klar, die älteren SPD-Mitglieder sehen halt ganz klar sozusagen die Aufgabe der SPD darin, genau, Ordnung zu schaffen, die Renten zu sichern, genau, staatstragende Verantwortung zu haben, den so, also, dass dieser Mitgliederentscheid wirklich zu einer Ablehnung dieses Koalitionsvertrages kommt, ist extremst unwahrscheinlich. Auch wenn jetzt ganz viele Leute hier nach dem Juso-Aufruf nochmal schnell beigetreten sind. Ja. Aber mich würde trotzdem diesen Zusammenhang, das ist natürlich jetzt nicht genannt, aber mich würde es interessieren, wie die Mitgliederstrukturen bei anderen Parteien auch ausschauen. Naja, weil also bei der CDU ist es natürlich noch viel, viel krasser. Da sind wahrscheinlich 90% der Mitglieder jenseits der 65. Also wirklich krass. Also CDU ist wirklich ultra krass. Bei der CSU weiß ich es nicht. Oh, ja, gut, es gibt da, denke ich, schon etliche, sag ich jetzt mal, wie immer die auch heißen, die jungen Sozialisten, nein, jungen Christen, na, du weißt schon, was ich meine, ja. Und da dürfte es schon aufgrund auch jahrelanger Mehrheitsverhältnisse in Bayern zumindest relativ horizontal wahrscheinlich die Verteilung sein. Ja, aber also trotzdem haben ja die also die großen Volksparteien, also CDU und SPD, haben ja tatsächlich das Problem, dass die Netto-Mitgliederschwund haben in den letzten 10 Jahren wegen Tod. Ja, ja. Ja, also denen sterben die Mitglieder weg. Ja, ja. Ja gut, aber ich sage jetzt mal, Mitglied in der Partei zu sein, ist nicht so hip. Ja, das ist jetzt nicht so hip, wenn man 18 und, ist. Ja. Ja, aber jetzt sind wir sind ja jetzt nicht mehr 18. So, kennt ihr jemanden in eurem Bekannten- und Freundeskreis, der Parteimitglied ist? In irgendeiner Partei? Ich ja. Du ja? Also erstens kenne ich wen und zweitens hätte ich jetzt Parteimitglied werden sollen. Mein Schwiegervater hat versucht, mich für die CSU anzuwerben. Und der ist auch CSU-Mitglied. Was hast du ihm denn erwidert? Mein Schwiegervater war ja, CSU-Ortsvorsitzender von Feldmoching, ja. Okay. Er ist auch derjenige, den du kennst. Nein, nein, nein. Ja, das auch. Den will ich jetzt. Zählt aber nicht. Das will ich so auch gar nicht rechnen. Also in dem Dunstkreis kenne ich einige, aber ich kenne auch noch jemanden, der in unserem Alter ist und seit 20 Jahren SPD-Mitglied ist. Also so ist es nicht. Nee, kennst du jemanden jetzt? Ich kenne ungefähr 100 Leute, die Parteimitglied sind. Also vielleicht ist jetzt 100 übertrieben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich. Ja, aber wo befinden sich die? In deiner Arbeit? In deinem Privatleben? Freunde, Bekannte? Kenne ich da irgendjemand von? Also ich kenne ja viele von deinen Freunden und Bekannten, weil wir außer von deinen Antifa-Treffs. Mir kein einziger einfallen, ne? Na, der Carsten zum Beispiel? Nee, ist kein Mitglied mehr. Ja, nicht mehr, aber war er. Ja, war, mal CDU. Also lange Zeit. Ja. Obwohl, ich glaube, vielleicht ist er sogar, ja. Ja, aber den kennst du auf jeden Fall. Ja, ja. Und der war auch ja, okay, CDU-Mitglied. Ja, wäre jetzt das Einzige, was mir einfallen wird, ja. Also ich kenne bestimmt noch aus der Schule bestimmt Dutzend Leute, die CSU, SPD-Mitglied sind. Ich kenne auch Grünen-Mitglieder. Mhm. Stimmt, kenne ich auch. Logisch. Eigentlich. Auch viele Frauen. Ach so, du kennst Frauen. Nee, also gerade Frauen, die sich politisch interessieren, sind häufig, Grün, zumindest in meinem Bekanntenkreis, Grünen-Mitglieder. Ja? Also Mitglied der Grünen-Partei. Also ich glaube, dass die unterschiedlichen Parteipräferenzen zwischen Männern und Frauen, dass das mal ein eigenes Podcast-Thema wäre. Ich meine da auch schon mal eine Statistik mit Begründungen und so weiter dazu gelesen zu haben. Das ist, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Aber du wolltest eben noch was erzählen. Du fingst an mit Schwiegervater, hat versucht, dich anzuwerben. Ach so, klar, ja. Das Interessante ist, dass ich echt drüber nachgedacht habe. Ob du CSU-Mitglied wirst? Ja, aber aus rein pragmatischen Gründen, muss man jetzt fairerweise sagen. Weil nämlich... Da muss ja Jens erstmal schwer durchatmen. Nee, ich bin jetzt gespannt vor allem. Ja, das Problem ist, dass es im Norden der Stadt München zwei CSU Parteigremien wohl gibt, die Stadträte stellen und die einen, nämlich Feldmoching am Hart, die Ecke, die haben wohl keine Stadträte mehr und Mosach hätte aber 3 Stadträte, welche aber jetzt aufgrund von anderen Angeboten ihren Stadtratposten niedergelegt haben und somit effektiv aktuell es wohl keinen CSU-Stadtrat aus dem Münchner Norden gibt und somit der Münchner Norden, sprich wir, unterrepräsentiert sind. Und deswegen, es ist nicht so weit gekommen, dass ich jetzt wirklich gesagt hätte, ich mache den Scheiß, aber es war zumindest kurzfristig so weit, dass ich gedacht habe, ja, es gäbe durchaus pragmatische Gründe, das zu tun. Ja. Das machen ja viele, gerade in Bayern, ja, dass man sozusagen, also weil man sozusagen politisch etwas gestalten will und in Bayern heißt es halt, du musst CSU-Mitglied sein. Ja, aber ehrlich gesagt, wenn du mal schaust, bei der letzten Bundestagswahl, Landkreise Deckendorf, Straubing und so weiter und so fort, wo der AfD-Kandidat einfach mehr Stimmen bekommen hat als wie der CSU-Kandidat. Ja. am Ende des Tages ist das natürlich immer irgendwo eine Kanzlerfrage auch gewesen, wo sich die Leute einfach, wo klar war, wenn ich Seehofer wähle, kriege ich Merkel auch irgendwo und genau das will ich nicht. Und ich glaube, dass sich allein schon an dieser AfD-Debatte massiv was ändern würde, wenn die Merkel einfach mal ihren Posten aufgibt. Ja, ich glaube, die steht, also ich glaube, aktuell steht die ziemlich unter Beschuss, ja. Die Frau Merkel. Die Angie. Die Angie. Habt ihr das mit den vier Affen gesehen? Nee. Es gibt ja diese drei Affen, nicht hören, nicht sehen, nicht reden und da gibt es noch doch nichts tun, ja. Den roten Affe. Den roten Affen, ja. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war das Thema Heimat. Heimat, ja, Heimatministerium, genau, richtig, ne? Ja. Nachdem wir jetzt so ein bisschen geschimpft haben. Also übrigens seit Alexander Dobrindt, der Minister für Digitales, ist Atmen Faxgerätehersteller wieder auf. Ja. Heimatministerium. Ich hab einen interessanten... Willst du über das Heimatministerium oder über den Begriff Heimat? Oder? Ich glaube, wir haben uns schon häufiger über Heimat unterhalten, oder? Ja, ich glaube so am Rande vielleicht, aber ich finde es ein sehr interessantes Thema. Okay, dann lass uns erstmal über Heimat so generell reden. Du wolltest doch jetzt eine Einleitung machen. Genau, erzähl mal ein bisschen. Also, es ist ja im Rahmen der Koalitionsverhandlungen soll ja unser aller Horsti ja, Heimatminister werden. Heimatminister werden. Sehr gut. Also Bundesinnenminister, Minister für Heimat und Digital. Das dritte habe ich gerade. Bau. Genau, Bauminister. Bau, Heimat und Heimatsachen. Ich muss jetzt mal kurz einhaken, was ich immer lustig finde, dass diese Ministerien ja anscheinend frei definiert werden können. Ja, in natürlich. Gewissen Grad. Ja. Du kannst auch ein Vaterministerium gründen. Ja, wäre ich mal dafür, ja. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt gründet der, also sagen wir mal so, der war jetzt vor, einer, der nannte sich dann, ich bin der Innenminister und dies und das. Da hat er ja Leute da gehabt, die für ihn arbeiten. So. Und jetzt würde ich ja mal unterstellen, die haben ja hoffentlich irgendwie thematisch da irgendeinen Bezug zu. So, jetzt wird da einfach gesagt, so, ich bin jetzt der Bundesinnenminister für Bau und Heimat. Mhm. So. Also werden da jetzt dann irgendwie 100 Leute eingestellt, die sich um das Thema Heimat kümmern? Oder werden jetzt einfach, wenn ja, aber einfach jetzt kommen wir genau. Ganz kurz zu Ende, werden dann einfach, wo vorher stand, Bundesinnenministerium für und für Digitales. Steht einer mit so einer Spachtel. Jetzt sind sie halt Heimat. Ich bin jetzt Heimatbeauftragter. Also ich war vorher der Digitalbeauftragte, jetzt bin ich halt der Heimatbeauftragte. Ja, aber ganz ehrlich, das sind echt so Fragen, die ich mir stelle. Ja? Wie läuft das jetzt? Weil du hast ja Leute, aber die sind ja beschäftigt. Aber kein, ja. Das läuft doch bei euch in der Firma genauso. Wie meinst du? Ja, wenn es da eine Umstrukturierung gibt, ja, da, man will die Leute nicht feuern, ja, dann arbeiten sie halt vorher in der Abteilung, keine Ahnung, Inneres und das in der Abteilung Äußeres. Ja, bei uns gibt es das ja nicht. Aber bei Ministern ist das schon nochmal ein Stück weit anders. Du hast als Minister hast du unter dir natürlich ein gewisses Gremium mit einem ganzen Schwung Posten und so weiter und so fort. Und wenn du umstrukturiert wirst, dann nimmst du dieses Gremium eigentlich im Regelfall mehr oder weniger mit. Dann müssen die sich halt jetzt mal neu justieren oder so. Aber lange Rede, kurzer Sinn so. Jetzt hast du einen Heimatminister. Ja, jetzt kommt ja die Frage, was heißt das denn? Und was müssen die Leute, die im Heimatministerium arbeiten, denn mitbringen? Müssen die jetzt in Lederhosen da auflaufen? Für Bayern? Ja, aber jetzt pass mal auf. Und im Dirndl? Genau. Oder das wäre das Bundesfolklore-Ministerium. Jetzt pass auf. Aber jetzt kommen wir genau an den Knackpunkt eigentlich. Ja? Also ich habe hier auf Twitter einer guten Frau, die hat kommt der Einspieler. Jetzt pass auf. Nein, ich hab leider nichts zum Hören, aber diese gute Frau hat irgendwie geschrieben, sie hat eine Masterarbeit über Heimat geschrieben und hat deswegen eine sehr dedizierte Meinung zum Thema Heimatministerium. Mhm. Der Begriff Heimat ist ursprünglich ein juristischer Begriff, weil nämlich im Heimatrecht ist die Geburtsgemeinde ursprünglich verpflichtet gewesen, für jemanden sozusagen das Mindestdaseins Mindestversorgung, ja, also Wohnung, Nahrung zur Verfügung zu stellen. Also ist mehr so ein soziales Konzept. Irgendwann ist dann diese Heimatnatur, dieser Heimatbegriff an Natur gekoppelt gewesen, ja. Also Heimat sozusagen als romantischer Begriff im Sinne von meine Gegend. Meine Hut. Ja, nicht nur meine Hut, sondern wirklich so dieses, ja, irgendwie frische Luft. Also so ein bisschen Berge, Weite, klare Luft. Also Antithese zur verschmutzten Stadt sozusagen. Aber erstmal ohne Menschen. Geht noch weiter. Ja, Moment. Erstmal ohne Menschen. Ohne Menschen. Richtig, ja. Genau. Okay. Also das heißt, Heimat ist sozusagen emotionalisiert und vor allen Dingen auch an so eine Verlusterfahrung gebunden worden. Ja? Also während der industriellen Revolution war sozusagen der Heimatsbegriff eher ein natürlicher Begriff als Antithese zu den verdreckten Fabriken. Nur ja? Boden ohne Blut. Ja. Sozusagen. Dann kommen die Nazis. Ja? Also dann wurde sozusagen zum ersten Mal der Begriff Heimat von Natur und sozusagen einem spezifischen Umwelterfahren auf einen nationalstaatlichen Begriff sozusagen bezogen, ja? Die deutsche Heimat. Die deutsche Heimat. So. Und jetzt ist doch folgendes Problem, so ein Nationalstaat ist doch gar kein erfahrbarer Raum. Also, weil die Grenzen ja fließend sind, ja. Erstens sind die Grenzen fließend, zweitens sind die Grenzen vor allen Dingen viel zu groß, ja? Es ist einfach zu groß. Ich habe doch überhaupt kein, also der Heimatbegriff Erzgebirge hat doch für mich da überhaupt keinen Widerhall in mir. Für dich nicht. Aber du wirst natürlich deinen Heimatbegriff immer in einer für dich relevanten engen Grenze um dich rum bauen. Die kann meine Stadt, mein Teilgebiet, mein Landkreis, mein Bundesland sein, kann natürlich auf der anderen Seite auch für dich persönlich aber sein. Mal, also ganz meine, konkret, mein Bundesland, was heißt das denn für dich? Ja, das ist ja viel, was heißt das für mich? Das ist ich sag ja dir, das ist für groß den Oberbayern was anderes als ja, für eben, den Mittelfranken. Das ist ja das, was ich sage, ist ja viel zu groß gefasst. Richtig, genau. Und deswegen kann so ein Heimatministerium auf Bundesebene ist sozusagen führt eigentlich diesen Heimatbegriff ab absurdum. Ja. Also ja. Eigentlich, weil der Horst, die kann eigentlich nicht der Heimatminister für ganz Deutschland sein. Richtig, genau. Du musst es ja so. Es kann einfach keinen Heimatminister für Deutschland geben, weil es einfach eine viel zu große Entität ist. Du musst es ja sogar umgekehrt. Wissen wir, warum das jetzt eigentlich aufgekommen ist? War das eine Forderung der CSU? Es ist natürlich genau diese, weiß nicht, ob ihr euch noch an Merkel erinnern könnt, ja. Unser Ziel in der nächsten Legislaturperiode ist es, die Wähler, die zur AfD abgewandert sind, wieder zur CDU zurückzuholen. So, und deswegen will man jetzt ein Heimatministerium. Aber schau mal, das ist ja nicht bloß, dass du sagst, das ist ad absurdum per se geführt, sondern das ist sogar im konkreten Fall so, dass das, was für dich der Begriff Heimat beinhaltet, dass du dich da sogar innerdeutsch von anderen Regionen abgrenzt. Also es ja, ist natürlich. Ist nicht wir Bayern versus die Hamburger. Es gibt nicht bloß einen Heimatbegriff gesamtdeutsch, sondern alle Regionen haben gegeneinander sogar einen diametral gegenüberstehenden Heimatbegriff. Und deshalb trinken wir jetzt, damit wir das Heimatgefühl fördern, deutschlandweit trinken wir jetzt ein Hafenbier. Hafenbier, das ist doch so ein Gartenzaun, wo man reingrapscht. Fietsche Fischers Hafenbier Dunkel von Lückpilz. So, schauen wir mal. Jetzt kommt. Ach, Fischers Bier. Also ich meine, das ist für mich ist das echt ein gutes Beispiel, ja. Ich habe nicht, keine Ahnung, ich habe das Wattenmeer zweimal in meinem Leben gesehen. Ja. Das hat für mich nichts mit Heimat zu tun. Aber trotzdem versucht man sozusagen in so einem Bundesministerium irgendwie diesen Begriff zu. Schau mal, du gehst doch jetzt her, oder nicht du, sondern der Bundesheimathorst oder wer auch immer. Der Horst Reishofer. Geht doch jetzt her und sagt, ja, Heimat ist jetzt eine Begrifflichkeit oder wie auch immer, wo wir uns jetzt alle dran orientieren sollen. Die Frage ist doch eher, ist Heimat für mich etwas, was ich auf der einen Seite vielleicht für mich fühle, das ist das eine, aber wo ich irgendwie sage, das muss jetzt hat jeder andere auch um mich herum auch fühlen. Oder das ist etwas, das muss ich nach außen irgendwie missionieren oder weitertragen oder sonst irgendwie. Und das ist ja eigentlich, das ist ja, also ich habe immer das Gefühl, dass zum Beispiel diejenigen, die am sagen, die am stärksten sagen, die Leute müssen sich hier einbringen und müssen unsere Werte und Traditionen und alles irgendwie lernen und übernehmen und so, dass das diejenigen sind, die am allermeisten sagen, wenn die Deutschen im Ausland sind, dann müssen die ihre eigenen Traditionen zur Kulturerhaltung pflegen für sich behalten und so weiter. Das ist doch alles totaler Quatsch. Es kann doch jeder irgendwie seine Herkunft und seine Vorstellung irgendwie für sich behalten und trotzdem andere Dinge ja, irgendwie mit übernehmen. Also es ist, wie gesagt, meiner Meinung nach reine Propaganda und mehr ist es einfach nicht, ja. Weil was soll denn, also ich würde jetzt gerne mal lesen, was denn der Heimatminister genau macht oder das Heimatministerium. Was ist denn die Aufgabe von denen? Schau, es geht ja schon los, dass du jetzt ein dunkles Pilz hast. Ich habe in meinem Leben noch kein dunkles Pilz. Ich weiß nicht, ob es ein dunkles Pilz ist. Nein, das ist die Brauerei Lückpilz. Ach so, okay. Und dann das Bier ist ein Hafenbier dunkel. Ach so, okay, verstehe. Jetzt wollte ich gerade zum die Brücke zur Weltmännlichkeit schlagen. Aber mach es trotzdem. Das dunkles Pilz, aber. So, der Herr Fischer, der ist gerade ums Eck, aber wir. Wir schnüffeln mal. Riecht ein bisschen muffig. Oder? Ja, komisch. Was ist das? Das ist richtig. Hast du schon probiert? Nee, noch nicht. Dann machen wir jetzt mal einen Schluck. Feature Fischers Hafen. Ja, das schmeckt schon wieder so nach gar nichts. Das ist doch wieder hier farbiges Wasser. Schmeckt nichts, gell? Nein. Also finde ich auch nicht gut. Also ich habe immer das Gefühl, so ein Bier ist, weißt du, wenn das irgendwie einen Euro der Liter kostet, dann ist mir das vollkommen wurscht, aber wenn die hier das als Craft-Bier verkaufen für 4 Euro die 0,33, dann ist das nicht, nicht gerechtfertigt. Nicht gerechtfertigt. Also das war jetzt, ich weiß nicht, was das, glaube ich, das war auch in dem Weihnachtskalender drin. Mhm. Also ich hätte es nicht gekauft, aber. Ich habe so einen Gewürz-Adventskalender und da denkst du auch, ja Mann, nur geiles Zeug. Ja, und natürlich sind die auch bis zum gewissen Grad an eine Kostenstruktur gebunden. Und von daher wirst du dann auch so, keine Ahnung, die Gewürzmischung italienische Salatkräuter oder sowas drin haben. Ja. Oder keine Ahnung. Salz aus der Außerelbe oder irgendwie sowas. Das ist eigentlich so ein dunkles für den Jens. Ey, Jens, das ist ein Hammerbier. Probier das mal. Das ist wahnsinnig gut. Boah! Alter Schwede. Das ist ja eine Frechheit. Nur weil wir alle reingerotzt haben. Das ist gar nichts, oder? Feature Fishers. Ja, sag mal, wie traut man sich denn sowas? Werkstatt für die Buddel GmbH. Ja, Buddelchip. Jo. Und ganz auch noch ein Snack. Gell? Und eine Buddel voll Bier. Also das ist echt zum Wegschütten eigentlich, ja. Das kannst du wirklich wegschütten. Das ist ja ekelhaft, Mann. Das schmeckt ja wirklich wie. Google das mal hier bei Prime Now oder weiß der Geil, was da die Flasche kostet. Ich glaube, das ist nicht so teuer. Feature Fishers. Ja, was heißt, das ist nicht so teuer? Der Kasten darf ja da nicht mehr als 16 Euro kosten. Bei 20 Flaschen muss die Flasche unter 1 Euro zu haben sein. Haufen Bier. Wo hast du das her? Weißt das ist gerade aus dem Kalender. Glaube ich. Ja, Pfui. Für Deivel, nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben ja hier eine ganze. Oh Gott. Ich guck gerade mal. Ingolf Lückpilz. Hafenbier. So, was kostet denn der Scheiß? Gibt's bei Amazon. 1 Euro pro 100 Milliliter. Pro 100 Milliliter kostet die Flasche ja. 3 plus 3,30 Euro. Ein Sixpack kostet 19,90 Euro. Nee, wisst ihr, wo das. Das ist nicht wahr, oder? 19,90 für ein Sixpack von. Nee, wisst ihr, wo das her ist? Ich gucke gerade, also im Kalender ist nicht. Ich glaube, ich habe da so ein Dings gekauft bei Liebesbier in Bayreuth. Ich glaube, das ist aus Piss an der Plörre oder so. Glück muss der Mensch haben. Also das ist ganz fiese Plörre, ey. Ja, was heißt ganz fiese? Es schmeckt ja nicht scheiße, es schmeckt einfach vollkommen belanglos. Nee, das schmeckt nicht nur belanglos. Das schmeckt nicht gut. Ich finde, belanglos ist einfach... Ja, belanglos nach Schwermetall belastetem Wasser irgendwie. Ja, genau. So. Ja, wieder rein in den späten 80er Jahren. Hm. Genau, mit Fischsterben. Das schmeckst du auch noch mit. Aber schnell weg. Das, du bist nur, ey, ich trink das nicht aus, Mann. Ja. Das ist eine Beleidigung für meine Knospen. Da muss ich gleich ein neues holen. Das. Für deine Knospen? Na, was soll das kosten? Na, mindestens genauso viel wie Kate Moss ihre Knospen. Oh, da war einer noch am 5-Sterne-Deluxe-Konzert. Richtig, genau. Genau so war das. Herrlich. Ja, also ja, ein Begriff fand ich... deine Mutter. Ja, während du weg warst, haben wir uns halt gefragt, ja, was macht jetzt so ein Mitarbeiter der im Heimatministerium? Der geht jetzt von Dorf zu Dorf und kommt mal bis nach Heimat rein. Letztlich gibt es das ja schon in Bayern, ne? Also hier, Herr Söder war ja... Söder! Herr Söder war ja... Was war denn der Söder? Ach so, als König... Minister für... Verkleidet, als König Ludwig. Der war Minister für Faschingsverkleidung. Richtig, genau. Ich weiß nicht genau, wie sich es offiziell geschimpft hat, aber der sollte sozusagen den ländlichen Raum wieder lebenswert machen in Bayern. Mehr braucht und ich du. Glaube, unterschrieben war das Ganze so unter dem Hashtag Heimatministerium. Also jetzt, um mal diese Heimatgeschichte an sich aufzugreifen. Ich glaube, Heimat ist jetzt so quasi dieses, oder eins dieser klassischen Stichworte, Begrifflichkeiten, wie immer, wo du sagst, an der rechtskonservativen Front wird das so als Initialzündung irgendwie so verwendet, um die Leute hinter sich zu vereinen. Wer war das denn, dieser Dobrindt, der Spacko, der da auch mit anfing, oder? Leitkultur, der hat von Leitkultur gesprochen, genau. Leitkultur ist ja bloß Heimat im Quadrat ja, ja. Und sowas. Also kannst du vergessen. Was das, ist denn Leitkultur? Das ist immer das... Was ist denn eine Dampfmaschine? Wenn du bis zu einem gewissen Grad weltoffen bist, dann hast du für dich selber das, wo du herkommst, aber das heißt nicht, dass dich das per se oder zum besseren Menschen gegenüber jemand anders macht, weil das ist ja das, was du versuchst mit deinem Heimatbegriff irgendwie zu vereinen. Jetzt lass uns mal bei dem ersten Teil deines Satzes anfangen. Weil ich finde ja diesen, haben wir da nicht schon drüber geredet? Das Problem ist, wir haben zu viele Stammtische neben dem Stammtisch. Ach so, ja. Also ich habe ja, also es gibt ja tatsächlich Leute, die sagen, dass für sie dieses Heimatgefühl so wichtig ist. Und dann, bei mir ist es halt so, ich weiß nicht genau, was das heißen soll, ja, also was ist Heimat, ja, ich bin da irgendwie so, das ist für mich auch nicht irgendwie identitätsstiftend und wenn ich mir überlege, was die Leute dann eigentlich meinen, wenn sie dann von Heimat reden, dann ist das für mich immer so eine Menagerie aus Essen, Trinken, da, wo ich sozusagen Kind war, ja, also eine Zeit, also eigentlich eine zeitliche Komponente, kombiniert mit da, wo ich mich halt irgendwie in meiner, also da, wo ich mich halt auskenne. So ja, ich kann schon verstehen, dass man sagt, ich, mir ist dieses Thema Heimat oder ich habe so ein Heimatgefühl, das kann ich schon verstehen. Also, na, mir geht es ja nicht ums Verstehen oder nicht Verstehen, sondern mir geht es einfach nur darum, einfach mal zu definieren, was das genau heißt. Was sozusagen heißt. Dieses Konstrukt oder dieses Wort Heimat eigentlich für ein Konstrukt ist. Also ich würde einfach sagen, es ist eine gewisse Art eher eine Vertrautheit. Also ich gebe dir mal ein ganz plastisches Beispiel. Ich habe das immer gemerkt, wenn ich längere Zeit in Saudi-Arabien war, dass mir das nach mehreren Tagen total fremd war und ich mich da unwohl gefühlt habe. Und dann bin ich am Flughafen in die Lufthansa-Maschine eingestiegen bin und dann von der Stewardess in blauer Uniform und so mit Leberkassem begrüßt wurde auf Deutsch, da ist ja, okay, jetzt bist du wieder daheim. Also, das ist wieder vertraut, du fühlst dich sicher, die Umgebung ist dir vertraut, das ist für mich dieses. Also, das ist jetzt dieses ganz extreme Beispiel, aber ich glaube, du bist halt, Heimat heißt irgendwie, du bist in der Umgebung, in der du dich wohlfühlst und der du dich vertraut fühlst. Aber diese Erfahrungen kenne ich, gibt es doch auch genau mit anderen Vorzeichen, nämlich, dass Leute, die aus einem längeren Urlaub kommen, sagen, ja, das war total geil, und dann sitze ich plötzlich wieder in so einer Lufthansa-Maschine und alle um mich herum verstehen mich und ich krieg das pure Kotze, weil ja. Ich denke, diese gibt's alles genauso? Ist wieder so wie vorher. Ja, aber also wie ich damals ein halbes Jahr in Schweden war und über Weihnachten heimgekommen sind, da sind wir in Frankfurt gelandet und sind über Nürnberg gefahren, in Nürnberg dann auf den Christkindlmarkt gegangen, und da hast du dann so, das ist für jeden so ein eigenes Ding. Also ich hatte dann da Leberkassemmel nach, sag ich mal, gefühltem halben Jahr wieder Leberkassemmel. Das ist auch so eine jetzt wieder so die Heimatinfusion in dem Moment. Aber ich stelle mir immer die Frage, warum das so im allerursprünglichsten Wortsinne so exklusiv behandelt wird. Warum ich nicht einfach, sag ich mal, meine Heimat für mich zwar pflegen kann, aber trotzdem offen für andere Heimaten irgendwie. Na, ich, bin. Also meine Antwort auf diese Frage ist ja immer eigentlich immer die gleiche. Für mich, weil für mich ist dieser Heimatbegriff halt häufig, viele Leute, die mir davon erzählen, dass sie dieses fühlen, da muss ich halt irgendwie so konstatieren, ja, vielleicht ist es tatsächlich so ein Verlust empfinden, das du hast, ja, sozusagen, also es gibt sozusagen ein abgeschlossenes, abgekapseltes Ding, das mal war und auch noch auf einen bestimmten Ort begrenzt ist, ja, und das ist sozusagen vorbei und da kommst du nicht mehr hin und so, und alles, was sozusagen das von außen irgendwie jetzt da reinspielt, ist dann tendenziell eine Bedrohung und sozusagen dann ist sozusagen nur eine natürliche psychische Reaktion darauf zu sagen, ja, das ist aber meins. Ja, schau mal, etwas Exklusives. Ich würde zum Beispiel mal gern nicht deine, aber der Caro, ihre deutschsprachige Verwandtschaft in den USA fragen, was die jetzt für einen Heimatbegriff haben. Vor allem die Tochter, die in den USA aufgewachsen ist. Das ist eben so, wenn du sagst mal, deutschsprachig in den USA aufgewachsen bist, was ist denn jetzt, oder türkischsprachig in Deutschland oder wie immer, was ist denn dein persönlicher Heimatbegriff? Bist du zerrissen zwischen den Welten oder ist irgendwie? Also mir geht es ja so zum Beispiel, dass ich für mich keinen ich brauche das nicht, also ich brauche sozusagen nicht dieses, ich brauche diese Heimat nicht für mich als Identitätsstiftung. Ja, und ich würde auch nicht sagen, dass ich eine bestimmte Heimat habe. Also ich denke, du musst schon mal zwischen Heimat und Kultur unterscheiden. Das ist schon mal wahrscheinlich ein Punkt. Also, weißt du, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, okay, ich bin total links, aber trotzdem bin ich aus Bayern. Oder ich bin total... Ja, wie die königlich bayerische Antifa. Ja, however. Aber es gibt halt auch Leute, die irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, bei uns legt man einfach nicht in der S-Bahn die Füße auf den Sitz gegenüber. Und für die ist das halt irgendwie so eine Art kultureller Hintergrund oder so ein Heimathintergrund, oder ich weiß nicht, ob du da irgendwie unterscheiden kannst zwischen dem einen oder dem anderen. So ein, das macht man bei uns oder das macht man bei uns nicht, beinhaltet das oder tangiert es den Heimatbegriff oder ist das im Heimatbegriff mit drin oder ist das eher der im Kulturbegriff mit drin, oder inwiefern ergänzen sich diese beiden oder schließen sich diese beiden, ausschließen tun sie sich mal wahrscheinlich gar nicht, aber also ich denke, aber meinst du nicht, dass du da eigentlich zwei unterschiedliche Konzepte miteinander verheiratest, nämlich sozusagen? Ich wäre mir nicht sicher, ob das, es geht klar darum, ob Heimat und Kultur und so verhält man sich bei uns oder auch nicht, ob das quasi unter einem Begriff subsumierbar ist oder ob das zwei vollkommen voneinander losgelöste Sachen sind oder wie auch immer. Für mich sind es losgelöste Konzepte. Also dieses Das macht man bei uns nicht. Ist ja im Grunde genommen nichts anderes als Konservatismus und Regelfetischismus. Naja, aber das ist schon irgendwie, weißt du. Ja, aber es ist ein Leitwert. Schau mal, wenn du den Begriff Heimat nimmst, dann sind, also ich denke mal, unter dem Begriff Heimat sind auch sowas wie Trachtenvereine zum Beispiel, sind eher unter dem Begriff Heimat verortet, als wie unter dem Begriff Kultur sind die vielleicht auch noch verortet, aber nicht so sehr unter dem Begriff, das macht man bei uns so. Weil ich würde nicht sagen. Ja, aber das meine ich ja gerade eben. Ja, du vermischt jetzt sozusagen Konzepte miteinander, die, glaube ich, auf unterschiedlichen Dimensionen. Die haben natürlich Schnittmengen Begriffen, aber sozusagen, ja. Also, aber das ist ja, meine Fragestellung. Ja, also ich glaube, dass man das halt scharf trennen muss, ja, dass man da nicht aufpassen muss, dass man die Kategorien, also Kategorien, die eigentlich nicht zueinander gehören, mit in einen Topf schmeißt. Also für mich kann es natürlich Linke geben, die einen Heimatbegriff hochhalten, genauso wie es Rechte geben kann, die den Heimatbegriff hochhalten, oder Rechte, die den Heimatbegriff nicht hochhalten. Wobei letzteres ist wahrscheinlich schwieriger. Also ja, und natürlich kann es auch Leute geben, die irgendwie einen Leitkulturbegriff hochhalten, aber trotzdem jetzt nicht sozusagen das unter Heimat spezifisch subsumieren würde. Aber wenn man also mal dieses Leitkulturthema und diese Dobrindt, ja, das. Warum denn eigentlich? Wie kommst du denn eigentlich auf Dobrindt? Ja, der hat doch diesen. Überhaupt nicht. Vorsicht, Wassler! Du kommst jetzt von der konservativen Revolution, die Herr Dobrindt. Nein, er hat doch dieses Leitkulturthema angestoßen. Wir brauchen. Nein, ursprünglich ist das Leitkulturthema von Friedrich Merz angestoßen worden. Ja, aber da hatte der dann nochmal den Vorstoß, der hat doch diesen Artikel, diesen ja, Essay. Ja, die konservative Revolution. Ja, genau. Ja. Und da sprach er auch von Leitkultur und hast du nicht gesehen. Ja, egal. Aber die Leitkulturdebatte ist ja schon 20 Jahre alt. Sei es, wie es sei, ja. Und dann ist ja immer so die Frage, so Leitkultur, dann wird ja schnell, ja, wir sind das Land der Dichter und Denker und Goethe und hast du nicht gesehen und so weiter. Und das ist ja sehr weit, also wenn du über diese Schiene kommst. Sehr weit weg von unserem Alltag. Ja, beziehungsweise sehr weit weg von, für mich zumindest, von dem, an was ich jetzt denken würde, wenn ich an Heimatministerium und Horst Seehofer denke. Weil da denke ich eben eher an, was Leben sagt, Trachtenverein und der Jodler-Sepp und hast du nicht gesehen. Ja, aber jetzt, was hat denn der typische Westerwald, ja, oder Nordrhein-Westfalen, ja, mit Bergen und Jodeln. Das meine ich ja, das meine ich ja. Nichts. So, dann hast du eher noch dieses Thema. Okay, wir haben vielleicht einen gemeinsamen. Okay, wir finden alle Goethe cool. Ja, das ja mal bei uns war. Ja, aber was genau? Also hast du denn? Also ich meine, du bist ja sozusagen der Weltenbummler hoch drei. Jetzt hast du gerade gesagt, naja, wenn du halt aus einem Gebiet kommst, in dem du dich nicht wohlfühlst, ja, und wieder in ein Gebiet kommst, in dem du dich wohlfühlst, weil du da, also die Frage ist ja, warum tust du das eigentlich? So, dann kannst du dieses Gefühl nachvollziehen. Genau, also aber ist es wirklich ein Heimatgefühl oder ist es nicht nur sozusagen einfach dieses jetzt komme ich sozusagen von irgendwie einem total freakigen Regime und irgendwie einer Kultur, die mir fremd ist, hin zu einer Kultur, die ich halt kenne. Ja, genau, deshalb sprach ich ja von Vertrautheit. Ja, aber ist es denn, also hat es denn wirklich was mit einem Heimatbegriff zu tun? Nee, das meine ich ja, deshalb weiß ich das nicht. Ich sage halt einfach, ich glaube, es ist halt viel. Kannst du denn den Heimatbegriff für dich irgendwie definieren, meinst du? Ja, gar nicht definieren, sondern du musst es vielleicht auch gar nicht definieren, aber würdest du sagen, du bist jemand, der Heimatverbunden ist? Also hast du etwas, was du Heimat nennen würdest? Der Wastel will sich melden, meldet sich und möchte drangenommen werden. Kleine Wastel, was hast du das? Dir ist irgendwo was eingefallen. Ja, nee. ich habe meinen Haustürschlüssel. Nee, gar nicht. Wir sind gerade dabei, eine Markise zu installieren. Pass auf, das ist jetzt gar nicht so ohne. Und wir hatten eine Diskussion darüber, wie die Farbe dieser Markise ist. Und ja. in meiner Kindheit und in meinem inneren Auge sind Sommer bis zum gewissen Grad farblich so rot-orange durch die Markisenfarbe irgendwie bestimmt. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist ein Bild des Sommers, das ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe und was de facto definitiv in meinem Begriff dessen, wie, sag ich jetzt mal, der Sommer in der Heimat sein sollte, mit reinspielt. Siehst du, und genau das ist der Punkt. Ja, ja, das ist ja das, was ich auch sage. Das ist dieses Thema der Vertrautheit und der Gewohnheit. Ja. So, warum fand, ich habe das eben nur, weil ich auch im Klo war, nur halt mitbekommen, wo du gesagt hast, hey, ich war 6 Monate in Schweden und endlich konnte ich mal wieder eine Leberkäse sammeln. Ja. So, oder das war bei mir das Gleiche. Ich war 8 Monate in Malaysia und dann konntest du endlich mal wieder ein geiles Stück Brot essen, ja, oder eine geile Wurst oder sowas. Das ist halt einfach, wie bist du konditioniert? So, und du bist halt einfach drauf konditioniert über das, was du in der Kindheit vermittelt bekommst. Und wenn das halt immer der gleiche Kulturraum ist, dann verbindest du damit halt etwas. Und das ist dann das Heimatgefühl, dass du sagst, okay, das ist mir vertraut, das kenne ich, das triggert meine Urinstinkte, da bin ich familiär drin aufgewachsen etc. Und deshalb ist das für mich Heimat. Ja? Also im Grunde genommen nichts anderes als eine emotionale aufgeladenes Konstrukt von kenne ich schon, finde ich irgendwie gut. Ja, ist mir vertraut, mag ich. Okay. Ist für mich. Ja, da braucht man natürlich ein Ministerium. Ja, ja, klar. Unbedingt, ja. Nee, das ist klar. Aber so wie es halt, also ich behaupte ja immer, dass es in zum Beispiel in Restaurants gibt es immer zwei Typen von Menschen, die immer das Gleiche essen, das sie kennen. Genau, ganz genau. Und so ist es, denke ich, auch mit diesem ganzen emotional aufgeladenen, das ist das, wo ich herkomme, das ist das, was ich bin, Ding. Will ich es immer beibehalten oder will ich was Neues kennenlernen? Ja, ja. Und, ich bin der Sepp und da bin ich der Horn. Ja, genau. Ich bin der Horn. Der Horn ist der Horn. Aber ganz ehrlich, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Also, für was man da jetzt Ministerium braucht, sei mal dahingestellt, aber dass du sagst, hey, das muss ja jeder selbst wissen, genau wie mit dem Essen. Ich bin halt gern in einer Umgebung, die mir vertraut ist. Ich esse gern das Essen, was ich kenne. Das ist ja auch nicht der Punkt. Gern, also das finde ich alles vollkommen okay, ja. Ja, solange das aber halt nicht, so solange das halt nicht ausschließend wird. Ja, ja. Und ich glaube, ja, genau, das ist ja genau, das ist dein ja, Punkt. Genau, ja. Punkt, ja. Also ich meine, wie kann man sozusagen Leuten die Teilnahme an so etwas verwehren? Ja? Ich gehe, ich gehe jetzt auch her und versuche meinen Kindern bis zu einem gewissen Grad Bayerisch zu lernen. Aber nicht deswegen, um sie vor bessere Menschen zu machen. Doch. Vor irgendwas oder zu sagen, okay, das ist jetzt eure eigene Geheimsprache, da könnt ihr euch gegenüber anderen abschließen oder so. Sondern das ist halt, da geht es halt darum, dass du jetzt mal dein eigenes kulturelles Bewusstsein nicht verloren geht, was aber niemals inkludiert, dass du dich gegenüber anderen Sachen einfach nicht öffnest. Ja, beziehungsweise noch nicht mach mal das, sondern dass du sagst, nur weil deine Kinder bayerisch sprechen, Kindern bayerisch bei. Sagen sie, ich versuch das schon türkischen selber Kindern immer. Bringen wir es nicht bei. Also das Ausschließen, das ist ja das. Also du würdest türkische Aussiedlerkinder der zweiten Generation haben wahrscheinlich die wenigsten bayerischen Probleme, ja, im ja. Gegensatz zu Norddeutschen, die nach München ausgewandert sind oder so. Ja. Ja, schwierig. Nee, ich finde es eigentlich recht einfach. Also mir gefällt es jetzt eigentlich, dass wir da so eine klare Kante zeigen konnten. Wir haben noch keine klare Kante. Wir hatten noch nie eine klare Kante. Ja, aber eine runde Plauze. Ja, das stimmt, ja. Ja, gut. Ja. Haben wir auch schon wieder 2,5 Stunden am Tacho, gell? Ja, ja. Das ist, aber der Kai hat noch ein Thema und der Jens will Schluss machen. Das ist schlecht. Ich habe kein Thema mehr. Ich hab aber auch. Du hast doch ein Thema gehabt, hast du vorhin. Nee, es hat sich erledigt. Was war denn dein Thema? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Fanta. Blackjack und Nutten. Fanta Zero, ja. Du fantasierst, was? Das hat mich schon immer irritiert, dass du immer zu diesen Zero-Produkten neigst oder zu diesen Light-Produkten. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir eine normale Cola zu süß ist. Also trinke ich echt, also klar, auch wegen den Kalorien trinke ich jetzt nicht literweise Cola. Aber ich finde, eine Cola Light schmeckt mir einfach besser. Ich muss sagen, eine richtige Fanta schmeckt mir besser als eine Fanta Zero. Mhm. Und auch eine Mezzo Mix schmeckt mir besser als eine Mezzo Mix Zero. Aber ich trinke halt gerne so mal was und dann trinke ich da auch halt eben mal schnell 1,5 Liter von. Ach so. Mhm. So, und wenn du dir 1,5 Liter Fanta reinziehst, das ist halt wie, als wenn du einmal einen Schnitzel gegessen hast. Ja. Das ist eigentlich halt einfach, okay, das ist ein bisschen schade. Das geht halt nicht, ja. So, also, das habe ich jetzt gerade der Hintergrund. Also, wie gesagt, Cola finde ich echt ekelhaft. Finde ich Cola Light, schmeckt mir einfach besser. Fanta, Mezzo Mix, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Original geiler. Da trinke ich halt die Zero-Variante, weil es halt ein bisschen nach was schmeckt und es halt nichts an Kalorien hat. Ja. Also ich bin ja so der Belohner-Typ. Also du trinkst ja lieber mal einmal das mit Bums. Wir haben jetzt halt für der Eli ihren Geburtstag habe ich auch so einen Kasten Cola gekauft, weil sie irgendwie gemeint hat, da würde am Abend morgens die Party steigen mit Cocktails und Longdrinks und allem möglichen. Dann blieb dann so ein Kasten Cola übrig. Hätte dir mal was gesagt, dann wäre ich wieder zurückgekommen. Ja. Allerdings mag ich auch keine Cola-Longdrinks. Naja, however. Und ich bin eher derjenige, der trinkt dann am Abend so ein, genauso wie ich das vielleicht auch beim Bier daheim mache, ja, so ein kleines Gläschen. Ja, so 150 Milliliter. Ja, genau. Puren Alkohol. So. Puren Zucker mit Salz. So ein Gläschen, so ein kleines Gläschen Cola oder so ein Gläschen. Aber jedes Mal, wenn ich die Flasche aufmache, wenn ich dann 2 Tage später mir denke, ja, jetzt trinkst du, ist die Flasche leer. Gibt's doch gar nicht. Jetzt weißt du auch, warum die Tilly nicht schläft. Wahrscheinlich deswegen. Nee. Und das ist immer dieses. Eigentlich hast du immer so dieses Gefühl, wir trinken alle daheim nur Wasser, aber weh, das Zeug ist da. Ja, dann wird's weggepetzt, ja. Wird das weggepfiffen, ja. Ja. Ich bin froh, wenn der Kasten leer ist und ich den wieder wegräumen kann, dann können wir wieder alle Wasser trinken. Mhm. Ich bin auch so ein Leermacher. Ja. Aber seid ihr Safttrinker? Nee. Ich halt auch überhaupt nicht, weil das ist ja genauso schlimm wie Cola. Das ist ja auch der pure Zucker. Ja, wir haben halt viel Apfelsaft von meinen Eltern und meinen Schwiegereltern. Das langt für ein ganzes Jahr immer. Da hast du immer das so aus dem Obstgarten oder wie? Ja, wirklich. Das sind wie geil ist das so 5 Liter Tüten, die hast du dann irgendwie so mit so einem Ausgießer so. Ja. Und dann so. Da haben wir haben immer Apfelsaft daheim. Und die selbst keltern beziehungsweise. Pressen, ja, die keltern. Bringen die weg? Die bringen die weg, ja. Okay. Na cool. Wir kaufen jetzt immer teuer im Markt ein. Ihr habt immer so Kartons, gell? Ja, das haben wir auch nicht mehr so wirklich. Aber ich fand das schon immer ziemlich gut. Mit den Kartons? Ja. Also wenn wir das. Macht das nicht mehr? Weiß ich nicht. Wir trinken. Also ist tatsächlich so, unsere Kinder essen ja relativ süß. Also im Sinne von Nutella und Marmelade. Süßes Müsli zum Frühstück. Mittagessen geht so, aber Abendessen auch am liebsten süß und dann immer mit Nachtisch und so. Und wir haben halt irgendwann gesagt, da braucht es nicht noch irgendwie eine Apfelschorle dazu. Ja, er kann es auch Wasser trinken, ja. Ja, solider Punkt, ja. Also zu trinken hauptsächlich, selbst obwohl wir viel Saft eigentlich zur Verfügung haben, aber eigentlich hauptsächlich Wasser, manchmal halt Saft. Das ist auch nicht, dass du irgendwie jetzt da demagogisch an die Sache herangehst, aber du bietest ihn halt einfach mal. Meinst du pädagogisch? Nee, ich meine schon demagogisch. Du willst es nicht komplett ausschließen und sagst, der Saft ist der Teufel. Sondern, ist nicht pedantisch. Sondern du bietest es ihnen halt einfach nicht an. Okay. Wenn sie nicht danach fragen, kriegen sie es auch nicht fertig. Ja. Das ist die pädagogisch-demagogische Variante dann. Altruistisch. Utilitaristisch und blablabla. Oxymorotisch. Genau. Und anolphobotisch. Oxymoerotisch, ja. Ja, denn, würde ich sagen. Mach mal Deckel drauf. Haben wir alle Bier leer, oder wie? Nein, da können wir morgen Abend noch sitzen, bis das Bier leer ist. Ja, aber du wolltest hier nach Features, Fischer und so. Glück muss der Mensch haben. Also, trinken wir dann halt offline, ja, noch eins. Okay, ich glaube, ja. Dann hören wir uns zur Folge 41, ne? Und in der Folge 42 nur Wahrheiten. Und Antworten. Keine Fragen. Oh, das war Akte X, oder? Ja. Jo. Folge 42 dann noch mit Handtuch und Erdnüssen. Ja. Vielleicht am Towel Day. Das ist 23.06. Kann das sein? Das kriegen wir hin, ja. Nee, das kriegen wir nicht hin. Davor haben wir schon die Folge 42. Wir bemühen uns. Aber tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus. Also, winken geht ja nicht. Sieht keiner. Ciao.